Ich wollte jetzt gerade mir überlegen, wie Moin Moin und Hallo auf Japanisch heißt. Aber wie heißt Moin Moin und Hallo auf Japanisch, Marc? Ich weiß es nicht. Konnichiwa. Konnichiwa Chiwa? Bestimmt. Ich bin der Gregor. Hallo Freunde, ich bin's, euer Peter. Kauft mein neues Album. Das war die schlechteste Peter-Maffay-Interpretation. okay, vielleicht war es nicht gut. Ist es so wie bei mir dann, das benutzt du, wenn du dann mit Frauen dann sprichst und die ein bisschen, hallo, ich bin der Peter, ne? Wenn ich dann anfange, Griechisch zu sprechen. Das klappt? Ja, manchmal. Wahrscheinlich nur, wenn man so eine Fledermaus-Dingsen anhat, Jacke wie Peter-Maffay. Hi, ich bin der Peter und ich wünsche mir heute den Rollenspiel-Podcast für die PlayStation 1. Großartig. Danke, Peter. Ihr habt's gehört. Ich bin Howie. Hast du es nicht gehört? Hello again. Es ist schwer zu differenzieren, wenn ich vor allem diese dicken Kopfhörer dann auch noch aufhabe. Ja, ihr habt's gehört. Hier sitzen ich, der Marc und der Etienne. Und wir in dieser Runde haben ja schon ein paar Mal zusammengesessen. Ist ein bisschen länger her jetzt, das letzte Mal, glaube ich. Was war es denn? War es Zelda, glaube ich, noch? Quatsch. Der Rollenspiel-Podcast für Dreamcast, so, ne? Da war ich nicht dabei. Beim Super Nintendo haben wir ja doch nochmal separat zusammengesessen. Stimmt. Ja, das Super Nintendo-Ding. Kannst du dich noch erinnern, im kleinen Kabuff, wo du die ganzen Super Nintendo Japano-Spiele dabei hattest, weiß ich noch, die schönen Verpackungen. Und meine Jimmy Connors Sachen. Ach ja, nee, die Jimmy Connors Sachen kamen später dann, da war der Ede, glaube ich, nicht mehr dabei dann. Oder Mother? Ja. Earthbound, so rum. Wir haben uns zusammengefunden, um die groß angelegte, natürlich weit auseinandergefächerte Reihe japanische Rollenspiele dann fortzuführen. Und ich weiß natürlich nicht, nicht jeder der Plauschangriff-Zuhörer ist dann natürlich sehr, sehr bewandert mit dieser Art von Themen. Aber ich finde es immer ganz gut, vielleicht so alle ein, zwei Jährchen mal wieder so einen Podcast einzustreuen. Vielleicht wieder mal wenigstens etwas, wovon ich Ahnung habe, wovon ich dann sprechen kann. Hat dir der Halo-Podcast etwa nicht gefallen oder was? Der Halo-Podcast war auch großartig. Nur ich hatte da natürlich nichts für zu sagen, aber muss ja auch nicht sein. Dafür sind ja auch die anderen Labertaschen an Ort. Umso sympathischer. Ich habe Halo 1 mal gespielt vor. Oh, es ist furchtbar. Gestern gehe ich bei Xbox online und irgendwie die komplette Friendlist zockt Halo 4. Es ist so, ich wollte schon eigentlich nur als Protest Halo 3 einlegen, damit die sehen, dass ich Halo 3 zocke. Mhm. Erstes Level auf Easy oder so. Weil das ist auch uncool, wenn du bei Halo Easy zockst, weil du musst ja Heroic oder Legendary oder Ultra Super Power Man spielen. Ach, diese ganzen Halo-Spieler sind mir unsympathisch. Tja, guck, vor 2 Wochen hättest du das noch einfach haben können, hättest bei Microsoft angerufen, alle Accounts von der Whitelist gestrichen, dann hätten sie jetzt alle ihre Xbox nicht mehr benutzen können. Ah. Hallo, ich bin Guy Incognito. Nein, ich möchte Halo nicht mehr spielen auf meiner Xbox. Oder Epic Mickey 2 war es doch, glaube ich, zuletzt. Ja. Was die Leute dann erwischt hat. Ja, aber das ist ja tatsächlich dann auch, bei der Xbox ist ja immer das Phänomen der Woche, habe ich den Eindruck. Da kommt ein Spiel raus, da spielt es jeder. Und Halo kannst du ja eh sagen, nächste Woche spielen alle Call of Duty Black Ops 2. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, Halo, das spielt sich doch, ist doch das gleiche seit Teil 1. Da hat sich ja nichts geändert. Also jetzt erzählt mir nicht, es gibt neue Waffen oder so. Das Spielprinzip ist 1:1 gleich geblieben. So, im Prinzip sind immer nur neue Maps released worden und ich verstehe das einfach nicht, wie die Leute da. Das ist ja noch nicht mal ein besonders anspruchsvoller Shooter. Ja, aber das kannst du bei Rollenspielen auch sagen, da kommen wir bestimmt noch zu. Nein, nicht das Thema madig machen. Okay, ja, natürlich wirst du hier keine großen Halo-Apologisten, glaube ich, wirklich finden. Ne? Oder also ich habe die alle gespielt und ich fand die neuen auch gar nicht so schlecht, aber das ist halt Geschmackssache. Ich spiele auch nur auf normal, weil mir das andere echt zu knüppelig also ist. Also ich habe dem Simon ja beim Halo 4 zocken zugeguckt und ich fand es irgendwie. Der geht da drin voll auf, ne? Ja, der. Der liebt das. Ich meine, klar, wenn du in diesem Universum drin bist und die Story kennst und alles irgendwie. Ohne Scheiß, ich habe alle 4 Teile gespielt und ich habe die Story nicht gerafft. Da waren auf einmal Leute dabei, der Didaktiker. Ich dachte so, okay, sollte ich den kennen? Was die Blutsväter? Ach, sollte ich die auch kennen? Kommt mir nicht bekannt vor. Ich versuche mir gerade aus der Diskussion eine positive Überleitung in japanische Rollenspiele für die PlayStation dann zu machen. Blutsväter, logische Story. Vor allem kann ich sehr positiv stricken. Aber tatsächlich, das Thema ist vielleicht, dass wir, wofür wir jetzt zusammensetzen, ist wohl das Podcast-Thema, was mir persönlich am nächsten liegt, denn japanische Rollenspiele, klar, bin ich sehr großer Fan von, aber wir sind mittlerweile auch in die Ära gekommen, die für mich auch persönlich zur ertragreichsten und auch wirklich qualitativ hochwertigsten und spaßigsten Äras dann zählt, die Ära der PlayStation 1 Rollenspiele. Oh. Uiuiui, da liegt er schon mal vor. Es ist schon eine Marke, wenn man das sagt. Natürlich, ja, auf jeden Fall, weil es halt einfach der im Prinzip Nachfolger des Super Nintendos war. Und das Super Nintendo war seinerzeit eigentlich die Rollenspiel-Konsole Nummer 1. Und da war die PlayStation 1 natürlich sehr verheißungsvoll, weil sie im Prinzip auch viele Reihen und viele Spiele, die auf dem Super Nintendo ihren Höhepunkt hatten, nochmal weitergeführt hat. Mit besserer Grafik, mit CGI-Intros, mit Sprachausgaben und so weiter. Also es war halt für Leute, die schon auf dem Super Nintendo sehr gerne Rollenspiele gezockt haben, irgendwie ja die logische Weiterentwicklung, sag ich mal. Naja, war eher so die zwangsweise Weiterentwicklung, weil halt die Firma, auf die alle gehofft haben, hat dann nicht mehr für Nintendo produziert und demnach war man angewiesen darauf, auf der PlayStation die Sachen zu spielen. Also Zwangsrekrutierung. Ja. Man muss tatsächlich sagen, es hat schon von der Ära und auch von den Gegebenheiten gut zusammengepasst, dass japanische Rollenspiele, die auf dem Super Nintendo speziell zur späteren Zeit, Mitte der 90er, immer opulenter wurden und zum Markenzeichen dann wurde, dass du mit japanischen Rollenspielen eben mit die grafisch besten Spiele auf der Konsole bekommst, die musikalisch aufwendigsten von der Story, Gameplay, interessante Kniffe dort reingetan wurden, also sowas wie ein Final Fantasy 6 oder 3US und Chrono Trigger waren schon Sachen, die das Super Nintendo unendlich gut ausgereizt haben. Und wenn du bedenkst, dass Nintendo ja ein CD-Laufwerk bringen sollte und dafür schon Spiele quasi entwickelt wurden, wie, hier, was war das, Secret of Mana? Mother 3. Mother 3 zum Beispiel Final auch. Final Fantasy gibt es auch ein paar Demos. Ja, genau. Ne? Und Secret of Mana wurde ja die Hälfte rausgeschnitten aus dem Spiel, weil das CD-Laufwerk nicht mehr gekommen ist. Ne? Und dann denkst du, was hätte dann alles sein können, wenn sie das letzten Endes rausgebracht hätten. Und es hat gut mit der PlayStation-Ära eben zusammengepasst. Die begann in Japan, ich glaube, das offizielle Datum war ja 3. Dezember 94 in Japan. Wenn ich mich nicht irre, das große, jetzt kommt alles mit Ridge Racer dann raus, aber natürlich im Rest der Welt für uns dann Mitte, Ende der 90er dann weitergetragen. Da war ich zumindest als Gamer, der gerade aus der Schule so knapp raus ist und zur Uni gegangen ist, war ich so bereit für den Wechsel von den alten klassischen 2D-Sachen, Super Nintendo-mäßig, zu einem bisschen was anderes. Und da hat bei mir die PlayStation, unabhängig von den Rollenspielen, richtig den Nerv getroffen. Mhm. Also ich war so das erste Mal Wipeout sich angucken, da sind mir die Augen geschmolzen dabei. Ja, ich hatte mir damals aus Japan gleich zum Start 2 Stück bestellt, mit dem coolen Plan, eine davon derbe teuer zu verkaufen, was natürlich nicht so gut geklappt hat dann letztendlich. Ist heute noch im Regal oben wahrscheinlich. Nee, das nicht, aber ich habe die erste sogar noch mit diesen ganzen anderen Serien Anschlüssen. Die ersten Spiele waren, glaube ich, irgendwie Rapid Reload und Jumping Flash oder sowas war das, ja, was ich mitgenommen habe. Ja, eine Handvoll in Japan. Rapid Reload hieß Gunner's Heaven. Gunner's Heaven, ja, das finde ich jetzt noch total super. Und ja, es gab ja auch ein ordentliches Line-Up. Also ich habe vor ein paar Wochen mit Trant und Fabian nochmal über Launch-Spiele gequatscht und da sind wir auch über das Angebot rübergegangen. Der liegt nicht mal auf dem Server. Ich habe mich voll gefreut und dachte, den höre ich mir ja so spontan mal. Teil 1 ist auf dem Server tatsächlich. Seit wann? Ich verstecke die nur, damit die Leute die nicht alle finden. Nee, aber der wird mit zur Ausstrahlung von diesem Podcast schon dann gelaufen sein, über die Launch-Spiele, zumindest der erste Teil. Und die PlayStation 1 hatte wirklich ein interessantes Line-Up, wo man unabhängig von der eigenen Genre-Präferenz sich schon gut ausleben konnte. Also zum Anfang Rennspiele hast du Wipeout und Ridge Racer gehabt. Du hast dann Destruction Derby auf der Demo gleich gespielt, oder die Demo mit dem Manta und dem Dinosaurier, wo du auch dachtest, so eine Grafik ist gar nicht möglich auf meinem Fernseher. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich als Nicht-PC-Kind natürlich. Ja. Ne? Also das muss man immer unter den Voraussetzungen sehen. Die ersten zwei Spiele, die mich so richtig in die PlayStation, also mich wirklich mit der PlayStation, die ich mit der PlayStation in Verbindung bringe, waren halt Resident Evil und Tomb Raider. Echt so spät? Ja. So spät ist es ja nicht. Also weil davor die Sachen, das waren halt alles Rennspiele oder so, also Wipeout und Destruction Derby und Ridge Racer, das hat mich halt alles null interessiert. Egal wie die Graf schon, bei Destruction Derby weiß ich noch, da hat mich so dieses Schadensmodell natürlich irgendwie beeindruckt. Aber ansonsten hat mich davon eigentlich alles nicht so interessiert. Es war dann Resident die ersten Evil Spiele, kam noch die mich ein Jahr wirklich interessiert später, haben. Oder? Ja. Nach dem Launch? Also Resident Evil kam 96, aber ich glaube auch du, Eder, hast ja speziell auch sehr viel auf dem Computer gespielt und da ist man, glaube ich, ich würde auch fast sagen, so die beste für mich Computer-Ära sind so eher Mitte bis Ende der 90er, also zu einem Jahrtausendwechsel, weil das war auch, wo ich dann am ehesten dann am Computer dann mir Sachen angeschaut habe, von wegen Command & Conquer, Warcraft und wie die dann alle heißen. War das die Magic Carpet-Ära oder war das noch davor? Also ich habe nicht nur PC gespielt, ich habe auch viel Konsole halt gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was wann habe ich denn die PlayStation gekauft? Und was habe ich da vorgezockt? Ich aber weiß es eine nicht PAL, mehr. Oder hattest du auch einen Import da geholt schon? Nee, ich hatte eine PAL und habe immer diesen Swap-Trick gemacht. Geil, den Büroklammer-Trick? Ja, genau. Sehr geil. Oh, irgendwann konnte man auch, ja, musste ich tatsächlich am Anfang auch machen, bevor ich dann umgebaut habe. Das konnte man mit der alten PlayStation 1, wenn man Importe spielen wollte, ja tatsächlich noch machen. Ja. Man hat sich den Ladevorgang der Disk angehört, man hat eine deutsche reingetan und man wusste, okay, der Bootbereich, wo die PlayStation startet, ist jetzt fertig, die CD ist wieder langsamer geworden, rausnehmen, gegen die CD wechseln, die du spielen willst und schon kannst du es machen. Irgendwann konnte ich die so rausschnipsen mit einer Hand. Ne? Mhm. Also war es, glaube ich, nicht ganz so gesund natürlich dann für die Disc selber. So habe ich komplett Final Fantasy Tactics durchgezockt. Man hat sich immer gefreut, wenn es gestartet ist dann. Ne? Vor allem jetzt, ich bewege mich auf der Seite des Halblegalen in der Hinsicht, dass ich keine offizielle US- oder Japan-Konsole habe, um die Sachen zu spielen. Also es ist eigentlich auch komisch. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte keine umgebaute. Ich hatte ein umgebautes Mega Drive, umgebautes Super NES. Ich habe sogar einmal versucht, Mega Drive selber umzubauen. Da gab es in der Videogames damals eine Anleitung. Ist mir Lötzinn runtergeplumpst und hat die Platine sofort gecrashed. Aber PlayStation habe ich nie umgebaut, habe ich nur mit dem Swap. Ja, und das ist das Positive dann ja auch noch gewesen. Zum Beginn, als die PlayStation, oder wo ich die mir geholt habe, ich habe die erst 97, glaube ich, meine erste eigene gehabt, weil vorher hatte ein Kumpel von mir die geholt und ich konnte mich bei ihm versorgen, zur Not, ne, und da immer die guten Sachen spielen, während ich dann noch Super Nintendo Mega Drive, so die Ausläufe dann benutze. Aber ich muss auch sagen, da zu der Ära ist eben meine Liebe zum japanischen Rollenspiel gewachsen durch das Super Nintendo, dass man dann auch immer noch sowas wie Chrono Trigger und Final Fantasy 6 dann nachholen kann, dass wo das der Appetit erstmal geweckt wurde, es tatsächlich bei mir gut gepasst hat, dass auf der PlayStation dann sich langsam so alles angebahnt hat, dass jetzt das die Rollenspielkonsole schlechthin wird. Wir werden über Final Fantasy VII gleich in Ruhe quatschen. Das ist natürlich auch der große Punkt oder das große Ding, was dann alles etabliert hat. Aber bevor Final Fantasy VII gekommen ist, habe ich tatsächlich auch schon ein paar Rollenspiele gespielt. Ich habe mal kurz hier zusammengetragen, wie die Releases gewesen sind in Japan. Rausgekommen, wie gesagt, die PlayStation 1, 3. Dezember 1994. Und da das allererste Rollenspiel, was es auf der PlayStation 1 gegeben hat, gab es tatsächlich so knapp eineinhalb, zwei Wochen später. Das war das allererste Kingsfield in Japan gewesen. Heutzutage vielleicht am ehesten bekannt als der spirituelle Vorgänger von Demon's Souls oder ja. Dark Souls mittlerweile. Von From Software. Also ich habe es jetzt nicht gespielt, aber es ist, man erkennt schon so ein paar spielerische Parallelen, aber... Der Stil vor allem, also Kingsfield 4, siehst du, die Atmosphäre kommt gut rüber, so Charaktere und ist jetzt, würde ich mal sagen, auch ziemlich schwer zu spielen. Und erinnert natürlich, weil es aus der Ego-Perspektive ist, eher an sowas wie Skyrim oder halt westliche Rollenspiele, standen dafür auf jeden Fall Pate, das merkt man es deutlich. Es ist halt auch spielerisch schon ein bisschen was anderes, weil das Kampfsystem halt viel langsamer ist und nicht so auf Geschicklichkeit, glaube ich, so basiert wie die Souls-Reihe. Es ist wesentlich langsamer. Also die Leute von From Software waren schon immer ein bisschen so die alternativen Rollenspielmacher fast schon. Und auch wenn in Japan die ganzen Spiele nach westlicher Art, kennt man ja auch die japanisch-exklusiven Wizardry-Episoden, die es dann später gegeben hat, immer noch recht beliebt waren, sind die Leute von From Software trotzdem eine Ausnahme gewesen, dass so Dungeon-Crawler in dem Maße dann gemacht wurden. Also von der Grafik her aus, ich meine sowas Vergleichbares, du hattest Ultima Underworld ein paar Jahre vorher auf dem PC gehabt, womit du dich dann versorgen konntest. Auf der PlayStation 1 selber habe ich tatsächlich die Kingsfield-Sachen auch nie so direkt gespielt, ne, weil zu der Zeit habe ich natürlich eher dann andere Sachen mir angeschaut. Ich fand es eben interessant, das ist tatsächlich das allererste Rollenspiel gewesen und kam auch nur in Japan exklusiv raus, denn das allererste Rollenspiel in den USA und in Europa kam knappes Jährchen später erst raus und das war auch Kingsfield, aber nicht das Kingsfield, was es in Japan gab. Achso, aber okay, aber das meines Rollenspiel allgemein. Genau, jetzt. Genau. Also ich wollte recherchieren, ich hatte immer im Kopf das erste Rollenspiel, ich wandle mal kurz, das Kabel sollte reichen zu meinem Regal hin, dass das allererste US- oder westliche Rollenspiel Beyond the Beyond gewesen ist. Ja, ist es auch, das stimmt. Ist es nicht. No? Was? Es ist nicht rein vom Release-Zeitpunkt her. Ich gehe das mal hier kurz rüber. Beyond the Beyond kam raus am 31.08.1996. Das war knapp 9 Monate nach Kingsfield in den USA gewesen. Das heißt, Kingsfield ist also auch das erste, oder Kingsfield 2 besser gesagt, also das, was ich vorhin ausführen wollte, Das erste, was man in den USA kaufen konnte, war Kingsfield 2, was aber umbenannt wurde in Kingsfield 1, weil der erste Teil nie erschienen ist. Der hatte so grafische Updates und war auch so ein Dungeon Crawler, den du heutzutage nicht mehr wirklich vernünftig spielen kannst. Gab es auch noch diese großen US-Boxen. Ich weiß nicht, ob jemand noch von denen welche zu Hause stehen hat. Die allerersten PlayStation-Einspieler aus den USA hatten solche großen wie Sega Saturn-Boxen. Mhm. Das war tatsächlich das erste gewesen und ich wollte schon in eine Dialoge über Beyond the Beyond starten, weil ich wohl gesagt habe, der PlayStation 1-Ära beschissen gestartet. Wieso, ist es nicht gut oder was? Beyond the Beyond ist von den Camelot-Leuten, die unter anderem Shining Force gemacht haben. Golden Sun. Golden Sun, Shining Force und die ganzen Mario-Golf-Sachen, glaube ich, mittlerweile, wo die hintendiert sind. Leider ist es somit der schwächste Titel von der Firma, finde ich persönlich. Man kennt den typischen Shining Force oder Shining in the Darkness und so weiter Stil von den Leuten. Diesen Überkreuzmenüs, die man benutzen kann und die leicht Anime-Uiden Figuren, Musik, orchestrale, epische Musik dann immer dazu. Das ist aber wirklich das erste JRPG gewesen. Also jetzt, ich meine, Kingsfield kann man ja ausnehmen, weil das halt nicht das ist, was wir so als typisch sehen. Würdest du ein Japaner-Rollenspiel damit definieren, dass es aus Japan kommt per se oder dass es sich spielt wie ein Kopffüßler mit Comicfiguren? Das ist für mich immer eher der ausschlaggebende Punkt. Also ganz komisch, da kommen wir bestimmt aber auch nochmal zu, irgendwie so definitionsmäßig, was man darunter versteht, weil also wir haben auch in der Liste so viele Sachen drin, wo man wieder sagen kann, okay, ist es eigentlich Rollenspiel, was ist jetzt Rollenspiel daran? Ist es, sobald man irgendwie aufleveln kann, ein Rollenspiel, sobald man irgendwie Charakterpunkte hat? Oder? Das sind schon ethische Diskussionen. Ja. Na gut, aufleveln kann man mittlerweile auch bei FIFA, also da wäre ich vorsichtig mit der Definition. Ja, deswegen meine ich ja, das ist halt, ne, das verschwimmt ja. Aber es sind natürlich Rollenspielelemente, das kann man schon sagen. Ich meine, letztendlich sagt es ja schon das Wort, man spielt eine Rolle. Also man, das kann natürlich, wir verstehen darunter irgendwie Abenteuer und Magie und Level-Up und Schwerter und weiß ich nicht was, aber theoretisch, klar, wenn du in die Rolle von Messi schlüpfst und Fußball spielst, kriegst Punkte, Erfahrungspunkte und kannst danach neue Moves lernen, ist das ja eigentlich auch nichts anderes. Ne? Kaufst du im Laden neue Schnürsenkel, damit du besser schießen kannst. Ja. Bei mir ist es eher so, dass Kingsfield würde ich halt eher zu westlichen Rollenspielen zählen. Ja. Alleine von der Art, wie es auf mich wirkt, das kenne ich halt eher von westlichen Rollenspielen. Aber gut, rein knallharts-definitionsmäßig wäre es natürlich jetzt Kingsfield das erste, was man als Rollenspiel bezeichnen kann. Aber in der typischen Japano-Art, eben diese kleinen Kopfflüsse, die herumlaufen, war es tatsächlich Beyond the Beyond als erstes. Und ich weiß, ihr habt ja Beyond the Beyond mal gespielt. Ja. Kannst du gerne mal ausführen, Marc. Ich war nicht besonders begeistert tatsächlich damals von. Es war so Hauptsache Rollenspiel, aber gut ist es nicht. Ja, das ist halt auch wieder dieses typische halt junger Held, irgendwie ein Schwertkämpfer spielt man da, glaube ich, der irgendwie gegen böse Mächte kämpft und so weiter. Das ist halt so eine 0815-Story, einfach wahrscheinlich noch übrig geblieben aus der Super NES-Ära. Und dass man dann probiert, einfach jetzt mit besserer Grafik das dann so aufzuwärmen. Aber nicht unbedingt bessere Grafik tatsächlich. Ne? Nicht mal das, ja. Aber interessante Sache fand ich das Kampfsystem. Da habe ich auch nochmal nachgeschlagen, weil ich nicht mehr ganz sicher war. Das ist ja rundenbasiert. Allerdings kannst du, indem man irgendwie beim Angriff eine Taste gedrückt hat, dass du dann den Angriff verstärken kannst oder in dem Moment sozusagen irgendwie bessere Abwehrchancen hat. Und was dann später nochmal in einem Final Fantasy drin vorkommt, aber auch gerade in der Paper Mario Serie drin ist. Guardian Force aufwerten oder sowas mit dem Knopf drücken. Ja, halt irgendwie genau, dass du halt irgendwie oder kräftiger zuschlagen kannst. Und das hat mich dann so an Paper Mario erinnert. Und dass so eine Spielmechanik halt schon bei so einem frühen Spiel drin war und lustigerweise danach wieder verschwunden ist für ziemlich lange Zeit. Ja, es gibt bestimmt einige Beispiele, die man finden kann, wo sowas mit dabei gewesen ist. Aber mit Ausnahme des Kampfsystems gibt es auch richtig wirklich nichts Beredenswertes über Beyond the Beyond selber. Das ist mehr so tatsächlich eine Kuriosität als erstes per se Japaner-Rollenspiel dann aus der PlayStation-Zeit. Es wirkte wie ein Super Nintendo übrig bleibt, sondern vor allem auch eins, was nicht gut genug war, um auf dem Super Nintendo zu der Ära von Final Fantasy VI und Chrono Trigger rauszukommen. Das Einzige, was ein bisschen rausgeholt hat, war tatsächlich das Kampfsystem, wo man auch dann die Grafikfähigkeiten der PlayStation gesehen hat mit großen Sprites, die dann herumrotiert sind, ein bisschen tatsächlich wie bei Golden Sun. Also das ist ja quasi eine Weiterentwicklung davon gewesen. Aber das Spiel selbst nur in den USA und Japan rausgekommen, hier in Europa nicht. Und es ist eben kein, was man dann sich tatsächlich dann nochmal dann raussuchen müsste. für mich das allererste Spiel auf der Playstation oder das allererste richtige Japaner-Rollenspiel auf der PlayStation 1 ist folgendes hier gewesen. Ich glaube, für viele andere auch. Eins meiner Lieblingsspiele: Genso Suikoden. Lustigerweise habe ich das nie gespielt. Du hast es nie gespielt. Oh, dir fehlt ein großer Teil an. Ich habe keinen einzigen Suikoden-Teil gespielt. Ich weiß auch nicht warum, weil es hat überall eigentlich gute Wertungen gekriegt, wobei ich glaube, irgendwo war auch mal ein 70er oder sowas dabei. Ich weiß es gar nicht mehr. Und es hatte eigentlich so von dem, was ich darüber gehört habe, alle Elemente, die mir irgendwie gefallen haben. Aber irgendwie, ich habe, vielleicht war ich zu sehr auf Square fixiert und habe einfach anderen Sachen keine Chance geben wollen oder so. Ich weiß nicht, warum es ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum ich noch nie einen Suikoden-Teil gespielt habe. Ja, Suikoden selbst kam ungefähr ein halbes bis ein Jahr vor Final Fantasy VII dort raus und das war eben auch zu der Zeit, wo du die PlayStation noch nicht als Rollenspielkonsole tatsächlich bezeichnen kannst. Ich habe es mir aus der Videothek, glaube ich, zuerst damals ausgeliehen und dann so gut gefunden mit dem Spielstand, den ich zu Hause hatte, dass ich mir das nachträglich dann gekauft habe. Ähnlich wie Beyond the Beyond, auf den ersten Blick ist es auch so ein Super Nintendo Übrigbleibsel. Es ist ein 2D-Rollenspiel, was du von oben betrachten kannst. Sehr, sehr, sehr, sehr gute Musik. Großartig. Also das war das, was am ehesten dann aufgefallen ist, was auf dem Super Nintendo selbst nicht möglich gewesen ist. Orchestrierte Musik, die direkt von der CD gekommen ist. Aber im Grunde war da optisch und technisch nichts, was du auch nicht auf dem Super Nintendo wirklich hättest erreichen können. Hat mich aber trotzdem sehr gepackt damals. Erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ich was Falsches jetzt erzähle, aber an Story of Thor oder so irgendwie. Also die Sprites, weil die auch relativ groß sind bei dem Spiel. Es geht. Also die sind nicht so besonders groß bei Suikoden. Ich glaube teilweise, du kannst sogar sagen, das Story of Thor, das ist das Mega Drive Action Adventure gewesen von Yuzo Koshiro, glaube ich. Ja. Der hat auch dann dran gesessen. Das ist optisch besser als fast als Suikoden. Aber war das nicht so, dass bei Suikoden war nicht so irgendwie dieses Gimmick, dass es da irgendwie 200 spielbare Charaktere 108. gibt oder so, die man nehmen kann? Genau, das Gimmick selbst, es sind 108 Charaktere. Aha. Eben vergleichsweise, wenn du dann vorher an Partys gewohnt ist. Ich muss mal gucken, ob ich den Fernsehton noch mal leise bekomme. Wir haben parallel eine PlayStation hier, zu der wir tatsächlich mal Sachen kurz einlegen und uns angucken können. Gregor probiert gerade den Wechseltrick. Brauche ich zum Glück nicht machen. Ich habe meine PS1 irgendwann mal umbauen lassen, weil die PS1 kannst du den... Das ist eine umgebaute PlayStation 1. Sensationell. Ja. Und ich als Japaner-RPG-Fan kann mit einer rein deutschen Konsole nichts anfangen. Da läuft ja kaum ein Spiel von mir dann. Suikoden, wo waren wir? Grafik? 108 Charaktere. Nee, 108 Charaktere. Das Ding ist bei Suikoden, es basiert auf einer der, wie es sind, die großen vier chinesischen Sagen oder Geschichten. Weißt du den Namen noch? Die Banditen vom Scharlachmoor oder irgendwie so? Keine Ahnung, ich hatte irgendwie den komischen chinesischen Titel, aber da war mir zu viel Z drin, deswegen konnte ich mir das nicht merken. Um da kurz zu elaborieren, es gibt in der chinesischen Kultur vier große Bücher, vier große Geschichten, die gerne als Grundlage für Fiktion genommen werden, sowas wie Nobunagas Ambition, diese ganzen Kriegs- und Herrschaftsspiele basieren zum Beispiel auf einem der Bücher oder auch die Reise Richtung Westen mit Son Goku, dem Affenkönig, worauf dann x-fach Spielefilme und Dragon Ball und sowas dann basieren. Enslaved zum Beispiel auch als Grundlage genommen wurde und eine dieser Geschichten sind diese 108 Banditen aus dem Moor, wo sich eine Rebellion gegenüber dem Kaiserreich oder sowas dann erhebt und 108 Rebellen schließen sich zusammen, um gegen die Übermacht zu kämpfen. Und das ist effektiv auch die Geschichte von Suikoden. Und von Rocket Beans, 108 Banditen, die sich zusammenschließen. 108, schön wär's. 108 Bohnen schließen sich zusammen. Das war tatsächlich das Besondere dran, dass du 108 spielbare Charaktere dort hast und dir deine Armee zusammensammelst. Und das hat mich damals gefesselt bei dem Ding, wenn es die Grafik noch nicht gewesen ist und das Kampfsystem relativ simpel und alles, aber die Story war echt schön verpackt dort drin und vor allem auch hat sich alles so um Krieg, Verrat, Betrug, Allianzen und sowas gedreht, dass du da echt sehr involviert sein konntest. Spiel selber ist relativ kurz, knapp 15 bis 20 Stunden lang, aber ist so ein richtig netter kleiner Happen gewesen, der schon mal ein bisschen so Appetit auf mehr dann gemacht hat. Es ist lustig, wenn du davon redest, dass das kurz ist, wenn sich heutzutage mal Rollenspiele anguckt, die dann auch so weichgespült sind, die dann in 20 Stunden durch sind, wenn man auch wirklich alles macht. Aber welche denn? Na gut, Final Fantasy jetzt nicht gerade, aber... Was fällt dir denn ein, was heutzutage kurz ist? Weil ich habe das Gefühl, mir sind heutige Rollenspiele tatsächlich viel zu lang. Ja, nehmen wir mal die Cutscenes alle raus, vielleicht wird es dann kürzer, ich weiß nicht. So, also selbst sowas, was nicht so per se Cutscenes hast, nehmen wir ein Skyrim oder sowas, da kannst du ja auch 100 plus Stunden drin verbringen. Ja, das kannst du, glaube ich, auch relativ schnell durchspielen. Wenn du willst, mit 10, 15 Stunden, wenn du Bock hast, einfach nur der Storyline zu folgen, sollte man damit auch durchkommen. Also ich glaube, ich würde mal sagen, Skyrim ist nicht dafür ausgelegt, dass man es so schnell durchzieht. Also ich habe, glaube ich, 60, 70 Stunden oder so da drin investiert. Da war es aber auch gut, also da war mein Interesse auch gedeckt. Final Fantasy 2 damals auf dem Super NES hatte ich, glaube ich, 30, 35 Spielstunden. Das 4 war immer, meinst du, ne? Ja, genau. Und das war immer so der Benchmark für mich. Und ich weiß, dass als Final Fantasy 3 rauskam, habe ich, glaube ich, beim ersten Durchzocken irgendwie 50, 55 Stunden oder so gehabt. Und das kam mir schon mega lang vor zu der Zeit. Also das ist seitdem auch irgendwie so in meinem Kopf abgespeichert, das Rollenspiel irgendwie unter 50 Stunden ist zu kurz. Ja, es ist tatsächlich schwierig, wie man sich das dann so definieren und zurechtlegen kann. Es hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, wann bei einem das Rollenspiel-Phantom oder die Freude am Rollenspiel am größten gewesen ist. Und wenn du da gewohnt warst, so lange Klopper und Schinken zu spielen, dann tendierst du auch eher, Spiele danach zu bewerten. Ich habe wesentlich mehr Japaner-Rollenspiele als die meisten dann hier gespielt. Wenn die Dramatik im Spiel dann mittlerweile dann schon ausgelaugt ist, dann bringt es mir nichts, wenn das Spiel das selber nochmal um 30 Stunden streckt. Nee, genau, also das muss schon, das war aber halt bei Final Fantasy 3, also 6, war es halt auch geil, weil irgendwie nach der Hälfte gab es halt diesen Twist und so, ne, und dann warst du nochmal neu motiviert und es hat irgendwie einen nicht, es kam einem nicht vor, als ob es künstlich in die Länge gezogen wurde, aber es gibt natürlich auch Spiele, wo du denkst, irgendwie jetzt ist schon eigentlich alles gesagt, jetzt musst du nochmal irgendwie nerviges Backtracking machen oder irgendwelche nervigen Missionen machen, aber im Prinzip ist schon alles gesagt und erlebt. Perfektes Beispiel auch Chrono Trigger, das vergleichsweise kurz ist, mit so auch 15 bis 20 Stunden, wenn du dich da richtig dann dran sitzt, aber meiner Meinung nach auch perfekt gepaced, dass ich das auch gerne mehrfach durchspielen will, wenn ich Bock habe. Gegenbeispiel Zelda Skyward Sword ist zum Beispiel jetzt kein Rollenspiel per se und obwohl ich das Spiel gemocht habe, hat es vom Pacing her, merkst du sofort, wo die sagen, okay, jetzt bauen wir nochmal eine Bremse ein, die dich gefühlt 5 Stunden im Kreis laufen lässt, damit du am Ende sagen kannst, du hast 5 Stunden mehr gespielt. Mhm. Und das ist tatsächlich für mich dann auch meist so eine kleine Todsünde eben bei den Spielen, auch hier Tales of alle neuen, Tales of Symphonia, Tales of The Abyss oder sowas. Das sind Spiele, die, das sind 30-Stunden-Spiele, die auf 60 Stunden gestreckt werden. Und man kann es im PlayStation Network kaufen, in den USA zumindest, ich glaube in Deutschland nicht. Den ersten Teil, es gibt ein PSP-Remake, das es leider nur in Japan gegeben hat, ich hätte auch sehr viel Bock gehabt. Ist das Tierkreis oder welches ist das? Nee, es gibt Suikoden 1 und 2 als Collection in Japan für die PSP, die gab es aber leider hierzulande nicht. Wer da rankommen kann günstig, kann da gerne mal reinschauen, es ist eben sehr klassisch in 2D und speziell diese Charaktersammelei hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet, dann so ein eigenes Fort sich zu bauen und dort als Banditen zusammen gegen das große Imperium anzukämpfen. Ah, die Kämpfe waren doch noch irgendwie besonders, ne? Da gab es doch irgendwie die Kämpfe waren Einzelkämpfe, also dass man irgendwie Charakter gegen Charakter, dann so Gruppenkämpfe, man hatte ja irgendwie sechs im Team immer zusammen und dann gab es auch so Schlachten irgendwie noch. Also das fand ich ganz interessant dabei, dass es halt verschiedene Variationen gab, nicht dieses typische, wie man das von den Super NES-Rollenspielen kennt, dass man da immer normal gegeneinander kämpft. Da gab es irgendwie eine Aufteilung. Der Kampfaspekt wurde natürlich da auch ein bisschen weitergeführt. Das eigentliche Kampfsystem sind immer 6 Charaktere gegen dann andere gewesen, die dann so Combo-Attacken machen konnten. Und das Coole dran war, es war zwar ein 2D-Rollenspiel, aber es war alles super schnell. Es gab keine Ladezeiten in die Kämpfe rein. Kämpfe konnten theoretisch nach 4 Sekunden vorbei sein, dass du dann relativ gut trotz Random Encounters durch die ganzen Levels dann durchkommst, aber auch je nachdem, wer die Storys definiert hat, so Einzelduelle mit so einer richtig geilen, dramatischen Musik, die ich, wenn ich mir den Aufwand machen will, jetzt einfach kurz einspiele. Okay, habe ich eingespielt. Und diese großen Strategie-RPG-mäßigen Massenschlachten, wo man aus einem Pulldown-Menü dann Sachen rausgesucht hat. Es war alles der Story so geschuldet. Es sind Gameplay-mäßig Elemente, wo man, glaube ich, nicht sagen kann, dass die alle jetzt so perfekt oder herausstehend sind, aber die Mischung hat es ein bisschen gemacht. Mhm. Übrigens, der erste Grund, warum ich ins Internet gegangen bin, Suikoden 1, weiß ich noch. Um irgendwie Lösungen zu finden oder was? Ja, tatsächlich. Ich war noch nie vorher im Internet und ich bin hier in den Karstadt dann gegangen und die hatten da gerade ganz neu Internet-Terminals, wo man, glaube ich, eine halbe Stunde für 5 Mark oder sowas dann ins Internet gehen kann. Und ich hatte keinerlei Ahnung davon. Wann war das? 1997, glaube ich, muss es gewesen sein. Das Spiel habe ich durchgespielt, als ich gerade das Abi gemacht habe in der Schule. Und da war so dieser eine Monat Zeit zwischen der schriftlichen und der mündlichen Prüfung. Und ich habe einen Monat Zeit. Okay, spielen wir Tomb Raider durch, spielen wir so Ikonen durch. Oh fuck, ich habe fast alle Charaktere gefunden, aber mir fehlt einer. Ich habe doch was gehört von diesem neuartigen Dings. Das Internet. Und da war das dann schon drin, oder was? Tatsächlich, ja. Ich habe mir für 5 Mark eine halbe Stunde dort geholt. Saß so im Karstadt in diesen komischen Stationen, die es damals gab, alle drumherum mit den dicken Monitoren und dann Lykos, okay, was ist denn das? Ja, das war die Suchmaschine damals, Lykos. Und dann dort eingetippt, okay, Suikoden, Charakter finden und sowas und hat tatsächlich dann auch eine Webseite ausgespuckt, wo mir der letzte Charakter gezeigt wurde, der gefehlt hat. Es war, glaube ich, Crowley hieß der und war in einer Höhle versteckt in einem Dungeon, wo man durch eine durchsichtige Wand durchgehen musste. Tja, damals gab es noch kein Greg's RPG Heaven, ne? Nee, da gab es nicht. Das war tatsächlich dann der Anfang von gewesen. Aber Suikoden verbinde ich tatsächlich auch mit so Entspannung nach dem ganzen Abi-Prüfung bei mir. Deshalb hat es vielleicht auch nochmal einen besonderen Platz im Herzen dort drin. With the song for the love, with the fire, with the fire, with the fire, say I am, with the fire. Während der gleichen Ära parallel ist das schöne Spiel hier auch noch rausgekommen. Hat jemand von euch Vandal Hearts mal gespielt? Ein bisschen, aber nicht richtig durchgezockt. Das habe ich gezockt, weil ich so ein Fan von Final Fantasy Tactics war. Du hast es nach Final Fantasy Tactics erst gespielt, ne? Ja, ja. Ja. Und, das kam mal davor raus. Weit davor. Ja, echt? Ja. Im März 97 kam Suikoden raus und von Konami und ebenfalls von Konami Vandal Hearts, 3 Monate später im Juni 97. Also auch eines der Spiele, was vor Final Fantasy VII rausgekommen ist. Und klar, Final Fantasy Tactics ist das große berühmte Strategierollenspiel und Vandal Hearts spielt sich sehr, sehr ähnlich. Na, du hast eine isometrische Perspektive, wo du deine Charaktere darauf hier auf einem Schachbrett dann verteilen kannst und alle haben dann sozusagen gegeneinander angreifen, Magien benutzen und es sind große Strategiegefechte wie eine Art digitales Schachspiel mit Anime-Figuren. So, und Vandal Hearts selbst ist eben bei Konami entstanden. Es gab ja schon auf dem Super Nintendo das Spiel Tactics Ogre, was so nur in Japan existiert hat ein paar Jahre vor und das hat das Genre quasi so eingeführt, diese isometrischen Kampfspiele. Auch Front Mission in Japan auf dem Super Nintendo gewesen und das war aber quasi... Aber das war eher flach noch alles, ne? Da war das mit den Höhenunterschieden gar nicht so wichtig, wie es nachher bei Tactics und Vandal Hearts war. Was bei Vandal Hearts nochmal dazugekommen ist, dass so kleine Features, wenn du dann Höhenvorteile hattest, ja, und dann stehst du auf einem Vorsprung, dann kannst du dem Gegner mehr Energie weghauen, weil du ja von oben drauf haust oder so. Ich weiß nicht, ob hier Assists schon drin gewesen sind, dass wenn mehrere Charaktere so einen Gegner eingekesselt haben, dass man noch mehr Angriffspower bekommt und unterstützt wird. Aber es war eines dieser frühen Strategie-Rollenspiele eben, was für mich zumindest ein neues Genre aufgetan hat, weil das kannte ich damals tatsächlich noch nicht, diese Japaner-Rollenspiele, aber alles zentriert sich um ganz, ganz große Strategiekämpfe, die teilweise eine halbe bis dreiviertel Stunde dann dauern können und die Geschichte ein bisschen ähnlich wie bei Suikoden, jetzt nicht mit Rebellion und so weiter, aber auch alles um Krieg und Verrat und vor allem große Blutfontänen, in denen die Leute sich dann überall ergeben haben. Ne? Und du konntest mit deinem Charakter hingehen, einen mit dem Schwert schlachten, auf einmal ist aus dem gefühlt 800 Liter Blut rausgeflossen. Auch damals aus der Videothek das Ding ausgegangen, auch sehr schön auf dem Handbuch hinten von Vandal Hearts, Werbung für Suikoden. Und ich wette, wenn ich Suikoden jetzt aufmache, ist Werbung drin für Vandal Hearts. Sehr gut. Crossover-Promotion nennt man das heutzutage. Vandal Hearts hattest du kurz mal gesehen, Ede. Kannst du dich noch ein bisschen was da nennen aus dem Spiel? Oder? Ich weiß nicht wirklich. Ich weiß, dass es halt... ich bin drauf gekommen, weil ich nach Final Fantasy Tactics was gesucht habe, was im Prinzip die Erfahrung weiterführt. Aber hat mir nie so gut gefallen, das weiß ich noch. Und auch rein von der Optik, ich weiß nicht. Mir haben diese ganzen, auch Suikoden und... Diese Konami-Rollenspiele, die haben mich irgendwie von der Optik nie so angemacht. Ich weiß nicht warum. Die Square-Sachen habe ich irgendwie, die hat mehr Charme ausgestrahlt, als die Konami-Sachen. Es war natürlich ein sehr eigenständiger Stil, den Square vorgelegt hat. Und ich glaube, wenige konnten auch in der Qualität und in dem Aufwand da mithalten. Also zum Beispiel Final Fantasy Tactics habe ich dort ein Plakat, sagt auch einiges drüber aus, einfach weil das alles so echt cool designt ist. Das ist aber auch noch von der PSP-Fassung, was vielleicht später entstanden ist. Die Square-Sachen sind aber alle... Das war doch der gleiche Designer, der auch, hieß dieses andere... Das auch Square-Rollenspiel, so mit Taktik, wo man seine Waffen selber bauen konnte. Auch PlayStation 1. Vagrant Story meinst du? Vagrant Story ist doch der gleiche Charakterdesigner. Ich weiß nicht mehr, wie der Charakterdesigner heißt, ist aber, glaube ich, der dahinter steht. Ich muss mal ins Handbuch gucken. Die hatten ja so ein bisschen, Final Fantasy Tactics hatte ja auch so ein bisschen so einen anderen Grafikstil, als man das kannte, irgendwie. So ein bisschen erwachsener fast schon. speziell bei Squaresoft damals, die haben eben immer sehr, sehr viel Aufwand ins Grafikdesign reingepackt und Vandalhearts und Suikoden waren so klassisch Anime fast schon, ne? Vielleicht teilweise auch schon ein bisschen gröber als das, was man von Squaresoft dann gewöhnt war. Und wenn man sich hier mal anguckt, das ist ein Artwork von, ich muss es vielleicht an meinem Blogbeitrag verlinken, von Yoshitaka Amano, dem Final Fantasy Designer, und der hat ja auch seinen sehr, sehr eigenständigen, eigenwilligen Stil. Und auch Leute, die eben, wo Amano keine Zeit gab, was zu designen, wie Final Fantasy Tactics, wie Vagrant Story, ich muss mal gucken, wo der wieder heißt, die haben auch natürlich ihren ganz, ganz besonderen Stil. So, wie heißt er denn? Charakterdesigner Akihiko Yoshida heißt er. Kennt man, glaube ich, wahrscheinlich nicht so direkt. Ja. Ne, aber der hat auch seinen eher so wachsmalerischen, oder wie will man das bezeichnen? Hat so ein bisschen so vom Wachsmalkreide. Buntstiftmäßig. Ja, ich kann es auch nicht beschreiben. Aber der hat auf jeden Fall so einen eigenen Stil. Der hat mir auf jeden Fall immer ganz cool gefallen. Beste, für mich persönlich, Rollenspiel der vor Final Fantasy VII Ära ist das hier gewesen, Wild Arms, damals als US-Rollenspiel rausgekommen. In Deutschland gab es das erst 2 Jahre später, weil die sich sehr, sehr lange Zeit für die Übersetzung gelassen haben, die aber dann letzten Endes scheiße geworden ist, die deutsche. Ich kann mich noch an so Übersetzungsfehler erinnern, wie im Englischen hieß es I want to have dessert. Ich möchte gerne einen Nachtisch essen. Und in Deutsch hieß es dann, ich möchte bitte eine ganze Wüste verspeisen. Weil Desert und so weiter. Also so Sachen, dafür haben sich die 2 Jahre nicht gelohnt. Aber ich habe es gespielt eben dann, bevor Final Fantasy VII rausgekommen ist, und es ist auch ein eher klassisches Rollenspiel, Top-Down, jetzt anstatt gemalt mit Render-Hintergründen, Kampfsystem in 3D. Ungewöhnliches Setting vor allem, ja. Was halt kein typisches Japano-Final Fantasy-Setting hat, sondern eher so Western-Anleihen. Und das ist so ein bisschen so prä-industrielle Revolution, also irgendwie so ein kleiner Misch. Masch daraus. Und was du eben schon gesagt hast, was auch interessant war, dass das Spiel halt eigentlich in 2D gehalten war und die Kämpfe halt in gerenderter Grafik waren, was halt relativ neu war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Und einen doch einigermaßen großen Fokus, das war den späteren Teil noch ein bisschen mehr, aber dass du auch Rätsel ordentlich in den Dungeons, dann hattest die eben nicht nur darauf hinausliefen, also lauf von A nach B und bekämpf den Endgegner, sondern auch wirklich dann mal mit Schlüsseln irgendwas anstellen und Schieberätseln und so weiter, was dann wesentlich mehr Aufwand in die ganzen Dungeon-Besuche gebracht hat, und ich bin da auch immer ein ganz schöner Fan von. Es hatte trotz der 2D-Grafik trotzdem die Grafikmuskeln ein bisschen spielen lassen von der PlayStation 1. Mhm. Du hattest viele Details durch die Render-Optik, wo die Leutchen dort herumgelaufen sind. Es gibt eine ganz coole Geschichte, wenn du 3-4 Stunden gespielt hast, gibt es quasi einen Abspann im Spiel, weil sozusagen eine kleine Story drin abgeschlossen ist, inklusive einem großen Begräbnis, was dort stattfindet, mit Credits und allem drum und dran, und dann geht erst das richtige Spiel los. Finde ich auch so eine Erzählweise, die ich bis dahin auch noch nicht so richtig gesehen habe. Das sind so kleine Details, die mir hängen geblieben sind, und es ist ein echt cooles Spiel zur damaligen Zeit gewesen. Übrigens eins der besten Intros auf der PlayStation 1 mit dem Pfeifen. Gibt's doch auch irgendwie mittlerweile schon unzählige Nachfolger, ne? Auf der PlayStation 1 gab's einen weiteren Nachfolger. 1000 Arms. Hm? 1000 Arms oder ne? Nein, 1000 Arms hat nichts damit zu tun. Wild Arms 2 gab es dann. Wie komme ich denn auf 1000 Arms? Nee, 1000 Arms ist... Ach, das ist das Dating-Ding gewesen, ne? Das ist eine Dating-Sim gewesen, ja. Die kam tatsächlich später. Wild Arms hat eine Serie ins Leben gerufen. Es gab einen zweiten Teil auf der PlayStation 1 und PlayStation 2 Teil 3, 4 und 5. Es gab beim Remake vom allerersten Wild Arms, das hieß Wild Arms Alter Code F für die PlayStation 2. Irgendwo habe ich die hier, glaube ich, noch rumstehen. Aber von der Qualität her konnten die für mich zumindest nicht viel mit den PlayStation 1-Dingern mithalten. Krass, die sind voll an mir vorbeigegangen. Ich wusste echt nicht, dass es davon noch mehr Teile gab. Ja, dieses Western-Design war sehr eigenständig. Ne? Es gibt keine anderen Japaner-Rollenspiele, die das so gemixt haben mit diesem ganzen Prärie- und Prärie-Stil, wie man es auch immer dann nennen will. Musste ich gerade an Dingsen denken, an Saber Rider. Was ja auch irgendwie diesen Western-Stil so mit ein bisschen etabliert tatsächlich, hat. Tatsächlich, aber mit weniger Raumschiffen bei Wild Arms gewesen. Ich hab grad mal geguckt, der Typ, der Producer oder Head Producer ist Takashi Fukushima. Von Wild Arms. Ja. Und der hat angefangen mit Valis noch für Master-System oder so. Das sind diese so dieses leicht bekleidete Mädel, was von links nach rechts geht und dann ein Rollenspiel, das sagt mir aber nicht XZR. Habt ihr das schon mal gehört? Sagt mir auch nichts. Sieht aber ganz geil aus. Sieht so ein bisschen Fantasy-Star-mäßig aus. Dann hat er gemacht Gaiaris, den kenne ich noch. Das war auf Mega Drive, dieser Shooter. Shooter-Spiel. Ein Shooter, ja. Der war sau schwer, aber ganz geil. Und dann hat er gemacht Ys 3. Ys. Ys. Welche Version denn? Ys 3, Wanderers of... Ys 3, ja. Ys. Ja, aber fürs Mega Drive, fürs Super Nintendo? Genau, oder fürs Mega Drive und dann Valis 3, Valis, dann weiter. Der hat richtig viel gemacht. Pop Magic zum Beispiel, Skyblazer. Skyblazers war ein schönes Sony Jump'n'Run für Super Nintendo. Crime Crackers, Rapid Reload und dann kam Wild Arms. Ja, Gunner 7 hat auch gemacht. Also von Rapid Reload dann gewesen, also einer, der dann zu Sony rübergegangen ist. Valis übrigens, da sollte man sich nicht die aktuelleren Spiele und... Ist das dieses grünhaarige Mädchen, was so ein bisschen auch, nicht Castlevania erinnert, aber das auch so ein links und rechts Hack and Slay. Es hatte, das Mädel hatte lange Haare, ich weiß jetzt nicht, ob die grün gewesen sind, aber so ein Schwert auch gehabt, ne? Ein bisschen so Schuluniform, mit denen sich dann umwandeln kann. Nicht neuere Sachen da suchen, weil ich habe mal vor einiger Zeit gelesen, dass dir das Franchise leider zu einem Hentai-Produzenten dann gekommen ist und du heutzutage nur noch Nackedei-Spiele und Videos oder sowas mit den Charakteren von damals bekommen kannst. Und dafür wollen wir ja keine Werbung machen. Nee. Dann ist es so langsam hingekrabbelt. Ne? Das Gefühl, gleich geht's los, gleich ist was Besonderes. Ich habe natürlich damals auch die Zeitschriften gelesen, Videogames und wie die dann alle hießen. Und es hieß es, scheiße, Final Fantasy VII kommt auf der PlayStation 1 raus. Könnt ihr euch noch ein bisschen daran erinnern, wie habt ihr euch damals gefühlt, wo dann Final Fantasy VII so im Ankommen war? Es war ganz lustig. Wir hatten damals irgendwie, war ich mit einem Freund am Arbeiten und zwar, das war glaube ich bei mir schon die Semesterferien, müssen es ja gewesen sein schon, oh Gott. Da haben wir bei Elida Gibbs oder beziehungsweise Elida Fabergé in Buxtehude gearbeitet und zwar so Schichtarbeit, so einfach Duschgels und so Verpackungen da irgendwie sortieren und so, also echt ein total beschissener Job und wir sind eigentlich nur da lebend durchgekommen durch die irgendwie drei oder so Wochen, weil wir uns immer neue Videospielzeitschriften geholt haben und in jeder Pause, die wir hatten, haben wir immer reingeblättert und da waren halt Bilder drin von Final Fantasy Tactics und Final Fantasy VII und wir haben die echt aufgesogen. Ich glaube, ich könnte jetzt noch irgendwie die einzelnen Pixel davon nachmalen. So oft haben wir die durchgeblättert und das war einfach damals, man hatte total Bock da drauf. Man war total, über mehrere Monate total gehypt und hatte halt nur Bilder. Man hat ja irgendwie nicht großartig was Bewegtes gesehen, wie heutzutage, dass man irgendwie überall an jeder Ecke irgendwie Trailer oder sowas sieht, sondern wirklich diese einzelnen Bilder und das Schlimme ist, wenn man sich die jetzt nochmal anguckt in allen Zeitschriften, das sieht ja aus wie Klötzchenbrei, da kann man überhaupt nichts erkennen. Entweder war man damals irgendwie noch besser mit den Augen zugange oder man konnte einfach, die Vorstellungskraft war damals so viel besser, dass man sich da was richtig Geiles drunter vorstellen konnte. Du musst den Kontext natürlich dann auch zur damaligen Ära sehen. Also für mich speziell... Das ist doch hochgerendert, oder nicht? Das ist ein Bild von Final Fantasy VII. Aber sieht doch geil aus, finde ich. Ja, aber überleg mal, wie die Zeitschriften damals gedruckt haben. Wenn du dann eine Edge aus dem Zeitalter rausholst, dann hast du da echt nur irgendwie... Das Ding ist natürlich, ich habe mich primär, glaube ich, über die Videogames dann informiert, was solche Sachen angeht. Und ich habe natürlich die Rollenspiele auf dem Super Nintendo damals primär gespielt, so kurz vorm Wechsel auf der PlayStation, also sowas wie Terranigma oder Lufia. Und da hat mich die Berichte über Final Fantasy VII schon richtig heiß gemacht. Ich hatte das auch natürlich damals jetzt als jemand, der sich nicht dann hardcore in jede kleine Info da reingegraben hat, nicht bewusst, dass, okay, da gab es irgendeinen Klar bei Nintendo mit Squaresoft und eigentlich als klassische Nintendo-Reihe Final Fantasy, dass die auf einmal bei Sony gelandet ist. Auf der PlayStation war mir alles nicht bewusst, habe ich mich aber über die Zeitschriften dort informiert und ich fand das, was man ja heutzutage fast schon krude Render-Screenshots nennen würde, hat mich trotzdem damals begeistert und auch von den Inhalten her, wie die dann aufwendig dann geschrieben haben, die Autoren. Ich glaube, dieser Tetsuo Ikuhara, der damalige Videogames-Redakteur, hatte auch dann immer sehr, sehr enthusiastisch drüber geschrieben und ganz große Doppelseiten dann drüber gemacht und ich habe tatsächlich auch alles aufgesogen. Ich war damals noch kein Importspieler, muss ich sagen. Ich habe dann offiziell die deutschen Sachen groß gespielt, zwar Wild Arms auch noch, weil das gerade noch sich dann da ergeben habe. Ich habe nicht aktiv rausgesucht, um mir dann tatsächlich US-Spiele zu holen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann, zu welchem Zeitpunkt ich es gezockt habe. Ich weiß, dass ich es als Raubkopie, auch die US-Version dann dementsprechend gezockt habe, auch wieder Swap-Trick und das war krass. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt immer, bin ich immer an Frankfurter Hauptbahnhof gegangen. Moment, Marc. Die Story ist noch nicht zu Ende. Und dann konntest du dir keine Originale kaufen? Was ist denn da los? Und bin da immer in den International Press Zeitschriftenladen gegangen und habe mir da immer für unfassbar viel Geld, ich kann es mir bis heute gar nicht erklären, wie ich die Kohle hatte, aber wirklich dann eine EGM oder so gekauft. 16 D-Mark, ne? Ja, für 16 Mark oder 18 Mark oder eine Game Pro, also die US Game Pro und so. Und hab mir dann da die Zeitschriften waren eh so, die waren eigentlich voll scheiße, die waren halt nur 1000 Mal aktueller als die deutschen. Und da gab es dann halt immer so ein paar Seiten mit geilen vielen Screenshots und der Rest war irgendwie voll mit Werbung. Und da habe ich mich schon so gehypt. Und dann habe ich tatsächlich Final Fantasy VII als Raubkopie gezockt und unvergleichliches Erlebnis. Also das kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Das hat irgendwie den Nerv der Zeit getroffen, so was den technischen Fortschritt angeht für Rollenspiele und das Spiel war einfach auch so gut und das hat einen so reingezogen. Also ich kann mich, glaube ich, kaum an ein Rollenspiel erinnern, das ich so gesuchtet habe und wo ich so wirklich aufgeregt war, nach Hause zu kommen, um weiter zu zocken. Dieses Gefühl, also sobald ich zurückdenke, genau das an diese Geschichte denke ich auch. Scheiße, ich möchte jetzt nach Hause, um weiterzuspielen. Ja. Ne? Und dass man dann sofort Bock hat, alles stehen liegen zu lassen. Bei mir ist es reingefallen in die Zeit, wo ich an der Uni angefangen habe, damals zu studieren. Und ich kann mich da auch noch erinnern, ich war so hochgehypt durch die ganzen Berichte, die vorab gewesen sind. Aber ich habe dann auch den Test in der Videogames gelesen und da hieß es, die deutsche Version ist scheiße, weil die Übersetzung ist nicht richtig gelungen und es gibt Balken und so weiter. Und ich dachte, nee, das kannst du nicht vergeigen, wenn du dieses Spiel spielst. Du kannst nicht die schlechtere Version spielen. Du brauchst eine US-Version, die dann da ist. Und ich habe tatsächlich dann nochmal extra länger gearbeitet, um meine PlayStation 1 umbauen zu lassen, um mir original Final Fantasy VII zu kaufen. 150 Mark für Final Fantasy VII, nochmal 50 Mark für den PlayStation 1 Umbau und frühmorgens abgegeben, freitags dann zur Uni gegangen. Ja, ich hatte das Spiel schon mitgenommen, weil die PlayStation wurde noch umgebaut. Ich sitze in der Vorlesung und lese das Handbuch so, oh, es wird alles gut. Dann die PlayStation abgeholt und dann, Alter, das war großartig. Einfach einschalten und die Vorfreude, die da gewesen ist, ich habe mich so drin ergossen ins Spiel sozusagen, im positiven Sinne. Ja, wenn es zusammenkommt, das Spiel, worauf du dich freust und es vor allem auch so unendlich viel Spaß macht, wenn du es dann selber spielst. Das ist so die perfekte Kombination. Das hat man ja, glaube ich, nicht mehr so oft, wenn man so viel gespielt hat wie wir. Aber das hat bei mir bei Final Fantasy VII auch sofort geklappt. Ich war im siebten Rollenspielhimmel tatsächlich. Ja, das sind auch so Sachen, wo man, das fand ich halt bei Final Fantasy immer so geil, weil sowohl Sound als auch Musik und Grafik, das hat alles so eine, auch wenn die Spiele immer neu waren, die Stories, die Charaktere und so waren neu, es gab so Elemente, die waren immer wieder gleich und die haben dich immer wieder abgeholt und du hast dich irgendwie zu Hause gefühlt. Also allein dieses Safe-Game-Menü-Musik von Final Fantasy oder so, das sind einfach so Sachen, die haben einen irgendwie, die hat man so abgespeichert. Die Fanfare. Ja, das ist so, ich weiß nicht, das ist so wie so ein Geruch, den du als Kind wahrgenommen hast und der immer in deinem Kopf abgespeichert ist oder weiß ich nicht. Das ist der, das funktioniert heute noch, wenn ich irgendwie einen Final Fantasy Teil spiele und höre, ich kann das jetzt nicht so nachmachen, kriege ich sofort Gänsehaut. Egal, was es für ein Spiel ist. Das ist aber auch, das habe ich mit den Jahren dann auch als tatsächlich die Kunst der Final Fantasy Spiele definiert, warum es als einzige Rollenspielserie wirklich auch so extrem langlebig geworden ist, dass es diesen Spirit immer wieder eingefangen hat, aber die Spiele eben nicht exakt gleich waren, sondern immer wieder was neu dazugebracht haben, ob es jetzt inhaltlich gewesen ist durch die Story oder eben, ja, bei Final Fantasy VII war es tatsächlich alles, was zusammengekommen ist. Als erstes Spiel oder erstes Final Fantasy der CD-Ära, dass du eben wirklich riesige gerenderte Sequenzen dort hast, Cutscenes, die gerendert dann aus dem Ingame direkt übergegangen sind, also ohne, dass da ein Schnitt ist und du auf einmal in einer anderen Sicht bist, sondern dass der Hintergrund sich auf einmal bewegt und Zeug passiert. Weil du läufst in der Cutscene drin, das war ja am Anfang gleich, dass du in der Cutscene drin läufst, dass im Hintergrund praktisch was vorgerendert ist und du bewegst deine Polygon-Charaktere dann drin. Du packst es rein, du hörst diese epische Musik und du hast diesen Flyby über Midgard. Dort, wo die Kamera landet, das ist dein erster Spielscreen, wo du dann rausgehst und dann aber anfängst auch, zu kämpfen. Aber ganz abgesehen von den technischen Aspekten, das Spiel hatte so viel auf dem Kerbholz, das ist der Hammer, ey. Also wenn man nur mal überlegt, es war, das hatte mit dem Tod von Tifa, Aerys, sorry. Das hatte einfach so einen tragischen Moment der Videospielgeschichte. Es hatte mit Sephiroth einen der geilsten Bösewichte aller Zeiten. Es hatte eine total geile Welt, irgendwie so ein bisschen Steampunk, ein bisschen Zukunft, aber auch ein bisschen Retro. Es hatte versteckte Charaktere, es hatte den Gold Saucer, in dem ich Stunden verbracht habe, einfach nur um geheime Sachen zu finden. Hatte ja dann diese Schatzsuchen und dann hat es diese Weapons, ne? Schokobo züchten. Knights of the Round Material. Dann diese super Zaubersprüche. Es hatte so viel zu entdecken, dadurch dann, dass du später auch frei auf der ganzen Welt rumlatschen konntest und Sachen entdecken konntest, Gegner, die du noch nie gesehen hattest, nur weil du auf irgendeiner kleinen Mini-Insel gelandet bist. Der Kaktus. Ja, der Kaktus und so. Ey, ich habe so viele, das ist jetzt wie lange her, 15 Jahre, dass ich das gezockt habe und trotzdem habe ich noch so viele Erinnerungen an dieses Spiel. Von der tollen Story mal ganz abgesehen, die einfach super spannend war, die man meiner Meinung nach ohne weiteres hätte in einen Kinofilm verpacken können, weil die auch so facettenreich war und so ja undurchsichtig, was da eigentlich, also du wusstest nicht von Anfang an, da ist die Prinzessin entführt, das ist der Bösewicht, muss dir das magische Schwert holen und ihm auf den Sack hauen, so wie es bei Zelda seit 198.000 Jahren ist, sondern irgendwie haben die da richtig alles reingepackt. Also das Spiel ist einfach eine runde Nummer. Da lehne ich mich jetzt, glaube ich, ganz schön weit aus dem Fenster, weil bei mir gehört das nicht zu den drei Top Final Fantasy Spielen. Echt, welche denn sonst? Können wir dich nachher schlagen, ne? Ja, ich weiß, das ist auch, wird wahrscheinlich auch gleich ordentlich Beef geben, aber am Anfang war es wirklich so, so stark gehypt von dem Spiel und es gibt ganz viele Sachen, die ich damals auch beim Spielen schon nicht mochte. Ich habe es durchgespielt, aber über ganz viele Sachen habe ich mich einfach damals aufgeregt. Das war nicht dieses von wegen, weil Final Fantasy VI ist halt mein Lieblings-Final Fantasy. Mhm. Und ich finde, wenn ich es ganz, ganz drastisch für mich formuliere, ist das für mich eigentlich der Anfang gewesen vom Ende vom Final Fantasy Dingsen. Also danach ging es halt für mich wirklich, also es hat das, was ich an Final Fantasy nicht mag, hat damit angefangen. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so bei mir in Erinnerung geblieben, weil das, was Gregor eben angesprochen hat mit Rendersequenzen, super lange, also wenn du irgendwie Knights of the Round Table, oder hieß es Knights of the Rhines nur, wenn du das irgendwie losgestartet hast, dann konntest du erstmal eine halbe Stunde essen gehen und wenn du das 50 Mal nacheinander gesehen hast, dann am Anfang war noch dieser Neuigkeitsfaktor halt geil, eine geile Sequenz, wenn du jetzt irgendwie zauberst. Aber so oft hast du den eigentlich, den hast du ja nicht so oft gebraucht, weil der eh viel zu krass war. Also das ist ja mit den späteren PlayStation Final Fantasy wesentlich extremer geworden, genau. Dass du 3-4 Minuten für eine Animation warten musst. Deswegen sage ich ja gerade, für mich war das der Anfang von den Sachen, die ich an Final Fantasy später dieses Style over Substance hassen gelernt habe, wirklich. Also ich verstehe das, wenn das für viele Leute, weil es der Einstieg in Rollenspiele war, gerade PlayStation-Ära-Kinder oder so, aber für mich waren da so viele Sachen drin, die ich nachher nicht mochte. Und ich finde auch vom Bösewicht hier, Sephiroth ist halt irgendwie schon ein geiler, fieser Typ halt irgendwie, aber ich fand Kefka immer geiler und mir hat das Setting nicht gefallen. Was mir extrem gefehlt hat damals, war Luftschiffe und sowas. Das war für mich immer Final Fantasy. Aber Kefka im Gegensatz zu Sephiroth, ich fand Kefka auch immer geil, aber Kefka hatte so noch so eine Prise Selbstironie und Final Fantasy 7 hat sich halt einfach schon ein ganzes Stück ernster genommen. Das war schon irgendwie... Deshalb meine ich auch, habe ich auch diesen Tod von Aerys und so angesprochen. Es war einfach nochmal so ein, es war ein Stück erwachsener, finde ich, als die Final Fantasies davor. Irgendwie, aber ich kann es verstehen, weil ich hasse genau die gleichen Sachen an den, also für mich hat es eigentlich mit Final Fantasy X, was du ansprichst, hat es angefangen, dass es zu schlauchförmig wurde, dass dir die Freiheit arg eingeschränkt wurde, dass eigentlich die Story-Sequenzen wichtiger waren als die Charakterentwicklung, die du selber vorantreiben konntest und die, aber naja, also es ist halt auch Geschmackssache. Final Fantasy X wird ja bei vielen als das beste Final Fantasy, ich habe es bis heute noch nicht durchgezockt, ich habe es jetzt schon 16 Mal angefangen, ich bin mittlerweile, glaube ich, zu 2/3 durch und ich verliere immer wieder die Motivation. Also bei mir würde ich da, glaube ich, auch ein Muster so langsam erkennen, weil wenn ich drüber nachdenke, was ich daran nicht mag, ist, also die Grafik für mich sind halt, was Gregor als Kopffüßler bezeichnet hat, sind japanische Rollenspiele immer verwurzelt mit typischer Anime-Grafik und seit dem Zeitpunkt hat sich Square Enix mit der Final Fantasy-Serie praktisch davon wegbewegt. Ist nur irgendwann später noch einmal zurückgekommen, aber im Grunde genommen ist das eher ein anderer Stil geworden und genau dasselbe habe ich auch bei Zelda. Ich finde Link to the Past total super. Dann kommt diese komische Entwicklung in Polygongrafik mit Ocarina of Time. Und dann erst als Wind Waker kam, habe ich mich wieder an mein altes Zelda, was ich gern mochte, zurückversetzt gefühlt. Das wäre für mich eigentlich so die logische Fortsetzung gewesen. Deswegen wäre für mich auch bei Final Fantasy das, was die anderen Rollenspiele gemacht haben mit Anime-Zwischensequenzen, wäre für mich logischer gewesen als diese Polygon-Ingame-Grafik. Du musst im Nachhinein aber auch sagen, klar, es ist nachvollziehbar und ich glaube, bei jedem auch legitim, jeder von uns hat unterschiedliche Lieblings-Final Fantasies, ne? Also bei mir würde ich auch sagen, 6, 7 und 10 tatsächlich sind für mich persönlich die besten. Ich bin ja ein Verfechter auch von Final Fantasy 8. Ich weiß, den mag irgendwie keiner, aber ich mag den auch sehr gerne. Den habe ich zum Beispiel auch komplett von A bis Z durchgesucht. Dann kriege ich jetzt Kloppe. Meine sind nämlich 6, 4 und 12. 12 habe ich zum Beispiel gar nicht gezockt. 9 wird vielleicht noch dazu zählen. Du magst nur Star Wars, glaube ich, das magst du auch. Ey, ich finde, Worthy und Fran sind für mich entweder Han Solo und Chewbacca oder hier erinnert mich immer ein bisschen an Firefly, der Kapitän. Han Solo und rasierter Chewbacca, ohne die Haare dort. Rasierter Nein, Chewbacca. Aber es ist absolut legitim, das glaube ich so zu sehen, weil das war tatsächlich ein Umbruch für die Final Fantasy Serie mit dem 7er, dass eben nicht nur die Plattform gewechselt ist und du eine andere Technik hattest, sondern auch einen anderen Stil, eben dieses Steampunkige, was die Serie auch schon vorher ein bisschen hatte. Das Fantasy wurde ja fast schon rausgetrieben, auch wenn Final Fantasy im Namen immer noch drin ist. Ja, so die Tech-Welt kam irgendwie jetzt genau, zum Vorschein. Genau, du hattest einen neuen Charakterdesigner, also es hat auch immer noch der Herr Yoshitaka Amano, der eben diese eher blumigeren Designs und eher sehr filigranen Designs, der war zwar auch noch mit dran, um die Grundcharaktere zu designen. Was du im Spiel dann gesehen hast, ist aber ein eher ja, von klassischeren Stil geprägterer Mensch gewesen, der Tetsuya Nomura, der heutzutage auch eben der Chefdesigner bei Square Enix ist und auch sowas wie Kingdom Hearts gemacht hat, wo die Charaktere eben einen sehr großen Überschuss an Gürteln haben an jedem möglichen Körperteil. Und zu große Schuhe. Die sehen alle aus wie Krusty der Clown. Es war stilistisch anders als Final Fantasy VI. Ne? Und wenn man das direkt damit vergleicht, kann man natürlich wirklich dann irgendwas finden, was einem dann nicht dran gefällt. Aber das, was Eda ausgeführt hat, ist eben, dass in diesem Spiel war echt sonst alles drin. Die Charaktere waren echt von sympathisch bis interessant und verhassungswürdig war alles mit dabei. Die Nummer, dass du ein halbes Spiel dann aufgebaut wird, dass du eine Beziehung zu diesem Charakter Aeris dann aufbauen kannst und dann knallhart deine weibliche Hauptrolle dann mitten im Spiel dann getötet wird und du die auch nicht wieder zurückbringen kannst, dass kein Plot-Device dann eben gewesen ist, wo du dann einfach... Wie mit Shadow damals bei 6. Wie Ney aus Phantasy Star 2. Alter Edu, du hast wahrscheinlich jetzt gerade die Illusion von sehr vielen Final Fantasy Fans mit einem Wort zerstört. Ich weiß, das war halt auch so ein Moment, der mich geschockt hat, weil Ney war da, sie war ja so gut, die hatte diese zwei Krallen, hat immer mit ihren zwei Krallen zugehauen, war einfach so unfassbar stark zu dem Zeitpunkt, als sie stirbt, weil sie der stärkste Charakter und dann verlierst du die für immer und denkst dir nur, what the fuck, ja, das ist dein, soll ich das Spiel jetzt weiterspielen? Dein Nebencharakter, dein per se Love Interest aus Phantasy Star 2, ich glaube Mega Drive 89 gewesen, also tatsächlich auch nochmal 8 Jahre vor Final Fantasy, ich denke mal, wenige haben es, die Final Fantasy VII zum ersten, also für die der Rollenspieleinstieg mit gewesen ist, haben diese Ney-Geschichte auch damals erlebt. Ich habe es auch tatsächlich erst nachträglich gespielt. Ich bin eher ein Phantasy Star 4 Mensch. Nee, das Paket ist es eben gewesen. Von der Story Umfang ist natürlich auch ungeschlagen. Und die europäische Version hatte ja noch mehr Endgegner drin als die japanische und wurde auch, lustigerweise glaube ich, war schwerer als die japanische Version. Naja, die allererste japanische, die rausgekommen ist, da fehlte ein bisschen Zeug. Diese Weapons, die Ede angesprochen hat, Atma-Weapon, Omega-Weapon, das sind so drei super Endgegner, die auf der Welt dann verteilt sind, kurz vor Ende. Auch immer, ich finde es, ich habe heutzutage noch ein bisschen Angst, da unter Wasser mit dem U-Boot zu tauchen, dem Spiel, weil. Ich habe den bis heute nicht besiegt, den Unterwassertypen. Ich bin auch der Meinung, der geht nicht. Ich habe die irgendwann mal tatsächlich besiegt, aber da hatte ich das Spiel auch wirklich dann ausgereizt, was so das Aufleveln angeht. Also ich bin nie zwar an Level 99 oder sowas rangekommen, aber du musst dann schon, deine Taktik muss schon perfekt sein, um diese Super-Endgegner zu besiegen und die brauchst und du musst auch schon Knight of the Rounds im besten Fall haben. Die brauchst du dazu auch, um die zu besiegen. Ohne geht's gar nicht. Ohne geht's gar nicht. Ja, mittlerweile Final Fantasies haben ja dann wirklich solche optionalen Super-Endgegner. Final Fantasy X hat Dark Atma Weapons oder wie die da heißen, Dark Aeons, glaube ich, heißen die 12 Millionen Hitpoints haben. Ne? In einem Spiel, wo du dann maximal so 1000 oder 9000 abziehst, wenn du deine Charaktere aufgelevelt hast, da kannst du auch dann Ewigkeiten an denen dran sitzen. Das ist dazugekommen, auch bei der US-Version schon und bei der PAL-Version. Gab, glaube ein paar Materials, die noch angepasst wurden und so weiter. Da haben sich die Japaner irgendwann beschwert und die haben eine Special-Fassung bekommen. Version, Final Fantasy VII International gab später, die diese Zusätze von den US- und PAL-Versionen hatte, plus eine Disc mit Trailern und Charaktermodellen, die man sich angucken kann. Aber die gab es in der Form als aufgewertete Version nicht im Westen zu spielen, weil du wir hatten sie schon. Du hast die US-Version auch mit Unterschrift, ne? Ich habe die US-Version hier, genau. Das ist die, die ich in Gamecastle damals gekauft habe. Ich gebe dir die hier mal rüber. Das solltest du vielleicht nicht machen, weil bei mir fehlt das Booklet. Vielleicht fehlt es gleich bei dir auch. Der Nee, es hat ja auch dann so ein bisschen dieses Square Enix-Zeitalter für die PlayStation eingeläutet. Also es kam ja dann neben Einhänder und Bushido Blade, was dann mal eher so Ausflüge in andere Gefilde waren. Einhänder war ja irgendwie so ein Shooter, ein Shoot'em-up. Einhänder, ne? War ein 2D-Shoot'em-up, aber ein sehr gutes Shoot'em-up. Ja, ja. Sehr, sehr. Ich habe es leider nie gezockt. Und dann gab es noch Bushido Blade, was ja so eine, so eine Samurai-Simulation im Prinzip war. Das habe ich zum Beispiel sehr gemocht, hat aber viel Kritik gekriegt. So. Mir hat das Spaß gemacht. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht perfekt, aber die Idee, die dahinter steckt, dass du wie so ein Kampfsportspiel, wo du aber im Prinzip mit ein, zwei Schlägen sofort tot bist, was halt sehr realistisch ist. Und eher dieses Taktieren, wie man sich hinstellt zum Gegner und so, das fand ich eigentlich eine ganz geile Idee. Und dann kamen unzählige Rollenspiele raus. Ich nenn mal nur Xenogears, Parasite Eve, Brave Fencer, Musashi, Saga Frontier, Legend of Mana, Front Mission. Also es kamen neue Franchise-Titel und alte Neuauflagen oder Fortsetzungen. Also Square hat so alles rausgehauen auf der PlayStation. Genau, ne? Squaresoft ist während der PlayStation-Ära ein Biest eigentlich gewesen, ne? Was die da an Spiele-Output hatten, was eben, wo die tatsächlich eben Treffer gelandet haben mit neuen Franchises, die rangekommen sind und alte so neu aufgewertet haben, dass die wieder was taugen. Ich glaube, wer damals Squaresoft dann erlebt hat, es gab nie wieder eine Firma, die auch wirklich so einen Run hatte an Spielen, bei denen du wirklich immer wieder was Neues oder was Interessantes gefunden hast. Ey, vor allem, wenn man auch Bock hatte auf solche Spiele, so Japano-RPGs oder Action-Adventures, ey, so eine Zeit gibt es seitdem nicht mehr. Also so ein Output an qualitativ hochwertigen Japano-Rollenspielen gab es, glaube ich, nie wieder. Ne? Auch von Squaresoft selbst nicht. Also Squaresoft hatte das Pech leider eben gehabt, dass die mit dem ganzen Final Fantasy-Rummel, der gekommen ist, dann so, ja, dachten, sie haben so viel Kredit bei den Gamern, wir machen einen Kinofilm, dann raus Final Fantasy The Spirits Within, haben wir im Videogame-Verfilmung-Podcast schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Der war ein finanzieller Riesenflop für die Firma, selbst finanziert 130 Millionen Dollar und hat weltweit irgendwie 30 eingespielt. Die Firma war kurz vorm Kollaps, obwohl die eigentlich so viele gute und erfolgreiche Spiele gemacht haben, dass die mit Konkurrent Enix zu Square Enix zusammengeschlossen sind. Mittlerweile kennen wir die ja auch, ja, die haben ja dann auch Eidos gekauft und haben ja auch die ganzen Tomb Raider Franchises jetzt bei sich. Aber irgendetwas ist dadurch, dass die alten Leute, die dafür verantwortlich waren, dass der Abstieg mit dem Geld dann gekommen ist, hier der Hironobu Sakaguchi zum Beispiel, der Chef oder der Vater der Final Fantasy Serie als Präsident weg gewesen, weil die Scham konnte er nicht mehr tragen, eben als japanischer Firmenbesitzer. Dafür macht er jetzt Last Story. Macht Last Story, aber der Hintergedanke ist eben dadurch, dass diese beiden Firmen Square und Enix dann zusammengekommen sind, irgendwie ist was da verloren gegangen tatsächlich. Ja, und das hat man bei der PlayStation 2-Ära und auch verstärkt jetzt zur aktuellen Zeit gesehen. Der kreative Output ist nie wieder so in die richtigen Bahnen gelenkt worden wie zur PlayStation 1-Ära. Meinst du nicht, dass es daran auch liegt, dass sie sich zu sehr auf das fokussiert haben, wofür dann die ersten Final Fantasies auch standen, also in der PlayStation-Ära, einfach viel mehr Kohle für Render-Sequenzen rausgehauen haben und nachher nicht mehr für Gameplay. Also ich finde, dem achten Teil würde ich das so ein bisschen anlasten und man merkt, der hat mehr verkauft lustigerweise als der siebte Teil, aber ich glaube dadurch auch, dass die Leute vom siebten so gehypt waren und dachten, den kaufen wir und danach kam erst dann der Bruch. Das ist aber auch bei Filmen, bei allen Medien so, ja, ein erfolgreicher Teil hebt da die Verkäufe des nächsten an, wenn da irgendeiner aber ist, der den Leuten nicht so gefällt, dann ist der Film darauf nicht so gut. Genau. Matrix Reloaded, bestes Einspielergebnis ever, Matrix Revolutions, bleh. Aber komm, Reloaded ist doch auch der beste Teil, oder nicht? Oh Gott, oh Gott. Final Fantasy VIII sollte, glaube ich, auch erstmals so ein westliches Publikum noch mehr begeistert werden. Das ist, glaube ich, so, war doch die Vorgabe, dass die Charaktere alle noch so ein bisschen westlicher sind und es spielt ja dann auch irgendwie auf dem Campus am Anfang, irgendwie in so einer Highschool. Ja, am Anfang kommt auch der Kampf auf der Insel, oder? Also Ballamgarden 90210. Mhm. Ja, genau. Der Erfolg, der dann mit Final Fantasy 7 gekommen ist, hat natürlich eine Marke und ein Format gesetzt, dass die gleichen Leute dann quasi rangelassen wurden. Und man hat diese westliche Ausrichtung bei dem auch tatsächlich dann sehr gesehen. Der Hauptcharakter, Squall Leonhardt, hatte ja ein bisschen was, so eine Mischung aus Leonardo DiCaprio, ne, und anderen so Teen Heartthrobs, glaube ich, würde man auf Englisch dann sagen, ne, der gut aussehende Kerle. Da kam auch dieser ganze Emo-Kram dann, oder was heutzutage als Emo bezeichnet wird, so dann irgendwie rum, ne? Dreiecks-Love-Story im Prinzip. Auf dem Cover sieht man es auch drauf, die drei Hauptcharaktere sozusagen, um die sich diese, ja, Liebesgeschichte, die eigentlich da ist, dann wie auch dreht. Wie ist denn der andere nochmal? Das war Cypher Al-Mazi und Rinur Hartilli, glaube ich, hieß sie dann. Was da noch ganz interessant ist zum achten Teil, damals waren ja, oder gab es die Möglichkeit, keine Demos oder so runterzuladen, und das Final Fantasy 8 Demo war bei Brave Fencer dabei, und dadurch waren die Verkaufszahlen für Brave Fencer auch extrem hoch, weil die Leute so einen Bock darauf haben. Das hat man dann nachher mit anderen Spielen auch probiert, dass dann, oh, hier ist eine Metal Gear Demo drauf oder hier ist Resident Evil irgendwie mit dabei. Und das hat damals richtig gut funktioniert. Oh, super, die Gitarre. Die Spiele fallen die Gitarre gerade hier rein. Dass die Leute wirklich Spiele gekauft haben, nur um dann ein einstündiges Demo von einem anderen Spiel zu spielen. Ah, du hast das sogar Habe ich tatsächlich auch gemacht, und ich hätte mir Brave Fencer Musashi, und ich mag dieses Spiel sehr gerne tatsächlich, auch nicht gekauft, wenn es die Demo nicht gewesen wäre. Eine halbe Stunde spielbare Demo von Final Fantasy 8. Wer ist Brinoa mit Nachnamen? Hartilli. Das weiß ich noch. Seldinkt, glaube ich. Kistis, weiß ich nicht mehr, wie sie mit Nachnamen hieß. Final Fantasy 8, ich weiß, der hat Phasen gehabt, wo er mich voll auf die Palme gebracht hat. War schwer, viele Random Encounters, glaube ich, so wie ich das im Kopf habe. Aber tatsächlich, die Story hat mich irgendwie immer recht angezogen oder angetrieben zu dem Zeitpunkt, weil das war irgendwie mal was anderes. Der war aber so ein bisschen eine Hassliebe. Ich fand den irgendwie geil, ich habe den auch durchgezockt, aber gleichzeitig hatte ich auch ganz viele Passagen, weiß ich noch, wo der mich genervt hat. Und das ist meiner Meinung nach auch so noch der, den ich so als linearsten Final Fantasy, Final Fantasy 8 war, glaube ich, ziemlich linear, oder, Gregor? Ja, es wurde, glaube ich, dadurch definiert, dass du, es war das bis dahin umfangreichste, was die CDs angeht, Spiel mit 4 CDs statt 3, die Final Fantasy 7 dann gehabt hat. Und es wurde ein bisschen eine geradere Form innerhalb der Story gepresst. Du hast natürlich auch immer noch Möglichkeiten gehabt, irgendwo hin und her auf der World Map zu gehen. Aber speziell ab irgendeinem Punkt wurde zum Beispiel die World Map gesperrt, ne, weil du dann komplett der Story folgen musst. Und es hatte mal ein bisschen dieses leicht schlauchigere Gefühl dann vermittelt als jetzt Final Fantasy 7, was so noch komplett frei gewesen ist. Das ist nämlich genau auch das Risiko, was dieser ganze Renderwahn dann letztendlich bedeutet hat, weil um die Geschichte voranzutreiben, das Storytelling praktisch durch Rendersequenzen, kannst du dem Spieler ja nicht mehr so viele Möglichkeiten lassen. Also, weißt du, er muss ja an einem Punkt immer wieder da sein, wo dann die Geschichte so auch weiterzieht. Ja gut, aber du könntest ja trotzdem... Das kannst du heute machen, aber damals konntest du es noch also nicht. Also so ultra extrem eingeschränkt ist es jetzt nicht. Es gibt immer noch sehr viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann, speziell wenn sich die World Map einmal geöffnet hat. Aber es passiert das zu einem recht späten Zeitpunkt. Weil aber was doch da ganz geil war, war dieses Junction-System. Dass du irgendwie die Abilities von den Gegnern nutzen konntest. Das hat so einen Sammeltrieb irgendwie gehabt. Das hat mir Bock gemacht. Das fand ich zum Beispiel bei Final Fantasy X mit eines der langweiligsten Sachen, dass das ganze Character-Level-Up-Ding auf diesem Sphärenbrett, das hat mich total nicht gebockt. Das fand ich total eingeschränkt und hat nie diesen Sammeltrieb bei mir geweckt, den es zum Beispiel in Final Fantasy 8 gab. Alter, dann sei froh, dass du Final Fantasy 5 nicht gespielt hast. Das ganze Jobsystem, da wärst du wahrscheinlich eingegangen bei. Das ist für viele, glaube ich, ja das beliebteste Jobsystem. Ja, das Jobsystem ist doch bei Final Fantasy 5 so wie bei Final Fantasy Tactics, oder? Ähnlich, glaube ich. Aber noch ausgefeilter. Also, ich glaube, das ist ganz geil. Ja, da kannst du dich zu Tode jobben. Das ist doch super. Ja. Nein, aber du hast absolut recht. Ich glaube, das ist auch bei vielen Final Fantasy Fans dann wahrscheinlich am ehesten so ein Grund, wenn sie Final Fantasy 8 nicht mögen, dass die mit dem Junction-System nicht warm geworden sind. Oder den Charakteren. Ja, die Charaktere und Story haben natürlich auch was gehabt. Du hast Squall dran gehabt als eher so kalten und abweisenden Hauptcharakter, der immer so ein unsympathischer Hauptcharakter, das erinnere ich mich noch. Ja, es ist so immer sehr, Emo drückt es heutzutage, glaube ich, ganz gut aus. Ey, whatever, kein Bock, ne? Mhm. Und hat da reihenweise Tussis, die sich ihm an den Hals schmeißen innerhalb der Story, aber bis sich das innerhalb dann so entwickelt, ist er immer so wirklich so ein kalter, abweisender Arsch, und so möchte ich eigentlich ja auch nicht spielen, ne, wenn man sich nicht damit ganz identifizieren kann. Trotzdem fand ich aber storymäßig, trotz auch ein paar Wendungen, die dann dir sehr sehr unvermittelt vor den Kopf geklatscht wurden. Ich habe sehr gerne die Story dort gespielt und auch das Junction, ey, dieses Wort ist sehr schwierig. Junction. Ja. Das Junction-System, wo du aufgelevelt bist, indem du Guardian Forces, also die großen Monster, mit denen du dich verbündet hast, musst dann Magien sammeln und die Magien haben deine Fähigkeiten dann aufgewertet. Es war auch sehr schlecht, du durftest bei diesem Spiel nicht aufleveln, weil es wurde schwerer, wenn du dich aufgelevelt hast, weil die Gegner auch mitgelevelt sind. Mhm. Ne? Eigentlich ein absolutes No-Go für jedes Rollenspiel. Ja, das ist auch ein Knackpunkt. Das hatten wir, glaube ich, bei dem anderen Rollenspiel-Cast auch schon, dass sowas irgendwie total dumm ist, weil du ja dann nie dem Spieler die Möglichkeit gibst, irgendwie besser zu werden oder sich aufzuleveln. Es gibt zwar Level-Caps und so, aber... Es ist ein sehr ungewohntes System, was da gewesen ist. Mittlerweile Leute, die das natürlich in- und auswendig dann kennen, können das mit geschlossenen Augen auf verschiedene Arten durchspielen, indem sie, glaube ich, nur einen Gegner bekämpfen und dann sich nur mit Magien dann versorgen. Also es gibt tausend Wege, wie man es machen kann. Es spielt sich dadurch aber auch freier als andere Final Fantasy-Spiele, was das System rein angeht. Ich mochte es damals ganz gerne. Hauptcharaktere musste man nicht unbedingt direkt warm werden. Es gab ja auch diese schönen Flashbacks mit Laguna, zwischendurch alle paar Stunden dem Vater von Squall, wo du dann aus der Vergangenheit dann Sachen gesehen hast. Ich spoil das einfach mal hier. Naja, ich finde, nach wie lang, 20 Jahren oder 15 Jahren oder wie auch immer, darf man auch spoilen. Ja, kann man tatsächlich auch machen. Dafür aber zu der Zeit das spektakulärste Spiel, super tolle Rendersequenzen gehabt, ne? Großartige Musik, das Gesundheit. Ich kann das Fenster auch gern zumachen, wenn es dann zu sehr zieht. Musik auch sehr schön. Nobuo Matsu, der auch von Teil 6, 7, 8 und auch die Musiken dann gemacht hat. Ich fand den kleinen Schritt hinter den 7er, weil die Melodien mir dort ein bisschen besser gefielen. Das Intro aber, Liberi Fatali, dieses große orchestrale Stück, ne, was du am Anfang siehst, so wenn dann wirklich die Kamera... Spiel doch mal ein. Jetzt eingespielt, unglaublich. Fantastisch, ne? Ist so gut. Das ist auch ein Vorteil, muss man sagen, der PlayStation-Ära, dass halt der Sound und die Soundtracks extrem viel, viel besser geworden sind. Halt kein MIDI-Gedüdel mehr oder so, sondern viele Sachen, die dann wirklich CD-Charakter haben und die Musik natürlich dementsprechend auch in eine ganz neue Richtung bringen. Fällt alles runter. Wobei das beim Mega-CD ja auch schon war, wenn ich da an Luna denke, was auch einen fantastischen Soundtrack hat. Luna hat auch schon sehr schöne Musik gehabt, aber immerhin konnten sich die Leute einfach mehr austoben und verschiedene Sachen machen. Der PlayStation-Soundchip selbst war auch noch ganz gut. Die haben ja nicht nur Musik direkt von der CD abgespielt, sondern in so einer Kombination mit Samples und dem Soundchip Sachen gemacht. Chrono Cross, nur um das kurz einzuwerfen, der Soundtrack ist dort vom Soundchip und nicht von der CD und er hört sich trotzdem an, als ob da richtige Gitarren gespielt werden. Final Fantasy VIII kann man sich, glaube ich, zwar streiten, mir gefällt es nicht ganz so gut wie Final Fantasy VII, ja, aber dann kommen wir nicht umhin, auch über den Teil hier zu sprechen, Final Fantasy IX. Und ich glaube, das hast du kurz vorhin angesprochen, Marc. Kam natürlich dann auch wieder ein paar Jahre nach Final Fantasy VIII raus. Das war wieder so ein bisschen so der Schritt zurück zu den Wurzeln, aber auch das Ende der klassischen Final Fantasy-Ära gewesen. Wir haben es alle, glaube ich, dann damals gespielt. Ich kann mich auch noch erinnern. Weißt du sogar noch, ich habe da irgendwann mal einen Test im Internet geschrieben und den hast du kommentiert damals bei Game Judge. Kannst du dich noch erinnern? Bei Game Judge? Da gab es ja so, eine Internet-Review-Seite. Gibt es nicht mehr, glaube ich, aber da kann ich mich auch noch erinnern, dass du damals dann so kommentiert hast. Was habe ich denn da geschrieben? Weiß ich nicht mehr. Kann man vielleicht noch irgendwo tatsächlich dann finden. Game Judge? Jedes Hassprediger-Mails. Final, ich such's jetzt mal. Es gibt irgendwo ein Game Judge Archiv, das war eine Webseite, wo man als User Reviews schreiben konnte und andere Leute konnten dann die Reviews bewerten, ob sie informativ oder gut genug und so weiter dann dort gewesen. Ich habe einfach die von meiner Webseite dann genommen, ein bisschen aufgewertet und dort dahin gepackt und schön immer gute Scores dann abgegrast. Also für mich war das der Schritt in die richtige Richtung wieder. Ich habe mich total über Final Fantasy 9 gefreut, weil das halt weg von diesem ganzen Stil, also es war eher wieder dieser alte Stil und ich fand das total, total schön, aber es war ein bisschen so, man könnte schon sagen, das Beste aus beiden Welten ist ein Chess bisschen dabei. Ashley, 86%. Habe ich 86 gegeben? Mhm. Erstklassiges Rollenspiel mit exzellenter Grafik, einwandfreiem Gameplay und spannender Story. Dank dem leicht zugänglichen Ability-System und nicht übermäßig schwierigen Kampfmodus für den Anfänger wie auch dem Final Fantasy Veteran geeignet. Schreibt ziemlich beschissen damals, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist doch Meister aller Floskeln. Ja, ey, ich möchte meine allerersten Review-Texte, ich habe das als Hobby angefangen damals an der Uni, dann so Reviews zu schreiben und die gingen auf keine Kuhhaut, ne? Zwar trüben der mit 35 bis 40 Stunden etwas zu kurze Umfang und die düdelige Soundkulisse den ansonsten hervorragenden Eindruck. Trotzdem sollte sich keiner dieses liebevoll aufgemachte Top-RPG entgehen lassen. Alles zieht sich bei mir ein bisschen zusammen, Floskelmeister. Und was habe ich geantwortet? Was hast du geantwortet? Übrigens am 28.05.2002. meiner Meinung nach perfektes Review. Die Wertung stimmt ebenso die positiven und negativen Aspekte. Final Fantasy IX ist der schlechteste Final Fantasy Teil auf der PlayStation. Besonders RPG-Profis und Final Fantasy Veterane dürften von Teil 9 etwas enttäuscht werden. Und wenn man schon sieht, mit dem 86-prozentigen, wenn du da schon sagst, der schlechteste, das ist dann so jammern auf hohem Niveau. Natürlich. Eben sozusagen. Alter, ihr seid schuld an der Wertungsinflation, habe ich so das Gefühl. Nein, damals kamen Prozente noch von Herzen. Und hier, am Fritz Schober Review gibt's auch. Echt? FS? Das war noch vor World of Warcraft, 90%, ne? Ja. Ich habe genau zwei Kommentare auf dieser Seite abgegeben. Eins unter anderem zu Final Fantasy IX. Dass du das noch weißt, ist ja lustig. Ey, da fällt mir ein, was wollte ich jetzt sagen? Final Fantasy IX, jetzt weiß ich auch, was mir daran nicht mehr so gefallen hat, war, dass mir das zu kindlich war. Das war wirklich... Das ist genau das, was ich dann wieder... Weißt du, das ist der Rückschritt ja gewesen. Und das, was du jetzt als so, oh nee, das ist wieder das öde Alte oder so, das ist doch... Nee, eigentlich bin ich ja auch ein Fan. Ich fand ja so, vom Spielerischen her war das okay. Es war halt sehr simpel und sehr kindlich irgendwie. Aber ich fand es ja auch nicht scheiße, nur es war halt einfach nach Final Fantasy VII, wo das sehr schön düster war, und Final Fantasy VIII, was zumindest auch so ein bisschen, na, sicherlich ein bisschen emo, aber zu dem Zeitpunkt, da war ich ja noch jünger, fand ich das gar nicht so schlecht und auch in einer sehr düsteren Welt war, und dann kam dieses fast schon märchenhafte Final Fantasy IX im Königreich und mit Prinzessin und weiß ich nicht und Fabelwesen. Das war, glaube ich, das hat einfach zu dem Zeitpunkt bei mir zumindest nicht so richtig den Nerv getroffen. Ich glaube, speziell die Leute, die dann eben mit 7 und 8 vielleicht nicht zu 100% warm geworden sind, für die ist es nochmal der kleine Schritt zurück gewesen, was den reinen Stil angegeben hat. Ich glaube, dadurch, dass die Figuren auch sehr, sehr bewusst kopffüßlerisch gegenüber dann den Final Fantasy 8 Figuren, die dann auch mehr realistisch proportioniert waren, wieder gewesen sind, hat es eben diesen leicht antiquiert, hört sich dann schlecht zu an, aber es ist schon ein bisschen antiquiert, der Stil, wie Chess der... Chess Ashleys Zockerbude, gibt's ein Bild. Oh geil, oh super. Sieht aus wie jetzt. Ja, sieht genauso aus wie jetzt. Oh super, dass ich das... Irgendwo habe ich die Bilder auch auf der Festplatte noch. Großartig. Na, kann man da noch was erkennen? Ja, der voll lustig ist auch der, wenn man sich den Fernseher so anguckt, das war damals Top of the Pops. Es war ein geiler Grundig, den ich damals noch hatte. Ich hatte auch einen Grundig. Der hatte 60 Hertz, konnte man, und ich konnte das Bild strecken bei PAL-Spielen, damit ich die Balken wegmache. Das war sehr gut. Sensationell. Final Fantasy IX, selbst aus... in meinem Review habe ich es ja schon gesagt. Was mir am meisten missfallen hat, war die Musik. Ich weiß, für viele zählt Final Fantasy IX die Musik mit zu den besten, aber irgendwie nach der 7er und der 8er bin ich damit nicht so wirklich warm geworden. Die waren mir tatsächlich ein bisschen düdelig. Ich fand die Charaktere ganz nett. Vivi, der kleine Black Mage, ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Final Fantasy Universum, weil er einfach so lieb und nett und super sympathisch. Erinnere mich mal an Orko. Er sieht aus wie Orko, klar. Orko aus He-Man. Hier Zitat von Orko eingespielt. Oh, na sowas, das ist ja ein Orko-Mädchen. Wo bin ich? Im königlichen Palast auf dem Planeten Eternia. Ich bin Orko, der königliche Zauberer, und mit meiner Zauberkunst stets zu Diensten. Junge, der trägt ja ganz schön dicke auf. Sie scheint ihm zu gefallen. Aber ey, dadurch, dass die Geschichte natürlich wieder ein bisschen mehr klassisch gewesen ist, mit wirklich jetzt Fantasy, weniger Steampunk und mehr Fantasy, sehr, sehr viele Elemente von Dragon Ball tatsächlich übernommen, was so den Hauptcharakter und seinen Werdegang, ohne da jetzt groß zu spoilen. Aber es war eben wie so eine Mixtur aus diesen klassischen Elementen, plus, dass du eben aber immer noch eine Top-of-the-Line-Render-Optik gehabt hast, sehr, sehr viele Sequenzen auch wieder auf 4 CDs gewesen. Ich habe meinen Spaß dann damit gehabt. Für mich war es dann auch auf einer ähnlichen Linie vielleicht wie 7 und 8. Vielleicht auch wieder aber ein kleines Stückchen drunter, was man an diesen nur 86%, die ich gegeben habe, sehen kann. Und jetzt kommt meine nächste These. Das gab es nämlich auch bei der Super NES Dingsen. Man war irgendwann übersättigt an Rollenspielen. Also ich hatte nachher das? Ja, nein, doch. Du hast recht, also ich hatte wirklich das Problem nachher, weil so viele Sachen da waren auf der PlayStation, dass ich nachher auch gar keinen Bock mehr hatte auf irgendwie Random Encounter und auf Kämpfe und so. Das war dann irgendwie alles so. Und dann brauchte ich mal eine Pause und deswegen bei Final Fantasy VII war ich am Anfang noch richtig ausgehungert. So. Weißt du, ich war irgendwie ausgemergelt von der Super NES-Zeit und da hatte ich voll Bock, irgendwie ein saftiges Rollenspiel zu spielen. Und nachher, wir sehen ja hier auch die ganzen, den Stapel, weißt du, die Liste, die wir hier sehen, das sind eigentlich wahrscheinlich alles super, super gute Titel, aber das war dieses typische so, Alter, man hat alles im Überfluss und, oh nee, jetzt nochmal 70 Stunden, ich habe doch gerade 70 Stunden hinter mir. Es war schon sehr viel und man hat auch, also bei mir ging es auch so, das war die Zeit, wo ich dann auch, weil eben die Auswahl so groß war, nicht mehr jedes Spiel einfach gezockt hat, egal ob es jetzt ein 70er oder 80er war, sondern du hast gezockt und wenn da irgendwas war, was dir nicht gefallen hat oder dich genervt hast, dann hast du es halt auch wieder zur Seite gelegt. Also es war bei mir zum Beispiel bei Xenogears so, was ich irgendwie gekauft habe, Import und super geil fand und irgendwie auch 20 Stunden gespielt habe und irgendwann aber, ich weiß nicht mehr, was war, gab es irgendeine dumme Jump'n'Run-Passage mit anschließendem nervigen Encounter und das hat dann dafür gesorgt, dass ich keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich es weggelegt und dann gab es ständig was anderes. Ja. Und dann, weiß ich, so sind die Wochen und Monate vergangen, Xenogears lag rum, dann habe ich es irgendwann wieder reingelegt, festgestellt, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, wo ich bin, was ich machen muss, was hier eigentlich die Story ist und das ist das Ende von mir und Xenogears, ja. Und dann habe ich immer nur gelesen, bestes Story und geilstes Ding und überhaupt, ja. Was so weit geht, dass ich mir tatsächlich schon die Story einfach nur spoilen wollte und lesen wollte, was passiert. Weil ich erinnere mich nur, dass es ständig einen neuen Bösewicht gab, der noch böser war. Also das war wie ein bisschen wie bei One Piece, dass du irgendwie bei Xenogears gab es erst einen Bösewicht und gesagt, das ist der Bösewicht, dann gab es aber den Rat der Superbösewichte, dann gab es aber irgendein Schattenviech, das gelacht hat, von dem der Rat nichts wusste, dann gab es einen Abgesandten, irgendwie, keine Angst, es gab so viele krasse Bösewichte, wo du weißt, die wirst du im Laufe deines Abenteuers alle noch treffen und stellen, dass ich eigentlich Bock hätte, das nochmal irgendwann nochmal irgendwie weiterzuzocken. Aber es, wie du schon richtig sagst, Marc, es war einfach too much und die Geduld ist, war dementsprechend auch dann kleiner. Ja, ich bin da natürlich nicht das ideale Beispiel für, vor allem auch, weil meine Sammlung mittlerweile sehr konzentriert ist, was Rollenspiele angeht, weil ich sehr, sehr viel verkauft habe von den anderen Sachen, die ich damals gezockt habe und das so die Sachen waren, von denen ich mich nicht trennen konnte. Bei mir hat es wesentlich länger gedauert, bis dann so die Übersättigung dann stattgefunden hat. Das war eher tatsächlich gegen zur PlayStation 2-Ära, wo ich zwar immer noch die Sachen gespielt habe, aber du sehr deutlich auch einen Qualitätsabfall bei den Spielen hattest, die eben nicht mehr so innoviert haben, dass es dich als Rollenspieler an der Stange hält, da nochmal wirklich so viele Stunden zu investieren. Aber ich kann es absolut verstehen. Ne? Das ist ein Genre, wo man eben sehr, sehr viel Commitment dann braucht. Ne? Und du kannst durch das Überangebot, was nach Final Fantasy VII dann entstanden ist, weil es so viel gegeben hat, musst du nicht der Grund sein, warum du ein Spiel aufhörst. Wenn das Spiel mich nicht mehr überzeugt oder ich aus welchem Grund auch immer keinen Bock mehr habe, ist es gut, da loszulassen. Man muss nicht jedes durchgespielt haben. Ja, aber die Hemmschwelle, das, was Ede eben schon richtig gesagt hat, die Hemmschwelle, irgendwas einfach wegzupacken, wenn du so viel Auswahl hast, ist natürlich viel geringer, als wenn du irgendwie nur zwei Spiele hast und überlegst, okay, was mache ich sonst irgendwie mit der Zeit? Ja, man hat sich halt auch gerade zu Super NES und Mega Drive Zeiten, wo du froh warst, um jedes einigermaßen qualitativ hochwertige Rollenspiel, das sich einfach durchgebissen, egal was es war, das hast du einfach gezockt. Sowas wie Phantasy Star 2 hätte ich nach irgendeiner Zeit, ich kann das heute nicht mehr spielen, ich würde wahnsinnig werden zum Beispiel. Und das waren halt andere Zeiten und dann war die Auswahl so groß, na gut, dann zockst du halt, weiß ich nicht, Suikoden 2 oder das oder das oder das. Es gab genug gute Alternativen, also. Thank you. sagen, du hast Xenogears dann angesprochen, oder Xenogears, glaube ich, hieß es dann offiziell. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber heutzutage das nochmal einzulegen... Ist nicht gut gealtert. Es ist nicht gut gealtert. Es hatte damals schon ziemlich mittelmäßige Optik. Das Ding, glaube ich, hat perfekt in die Leute reingespielt, die damals sowas wie Neon Genesis Evangelion als Anime-Serie dann gemocht haben. So mit großen Robotern und Mysterien und so weiter. Und es ist... Dunkle Story auch. Also ich finde, das und Grandia 2 sind so die Rollenspiele, wo man sagen kann, die haben echt dafür, dass sie eigentlich relativ kindlich aussehen, eine relativ düstere Story. Ja, Grandia 2 kann man tatsächlich auch dann nochmal mit reinwerfen. Das Ding, es ist der Wahnsinn, was die Story selber angeht. Es ist überladen mit Zitaten und Referenzen, religiösen Anspielungen, Filmzitaten, die dann drin sind, inklusive Zitaten von anderen Rollenspielen. Das Spiel selbst dauert auch seine 80, 90 Stunden, wenn man es durchspielen will. Ich habe es mal, glaube ich, bezeichnet, es ist automatisch das beste und schlechteste Rollenspiel überhaupt. Es gibt so viele Kritikpunkte, die man dann legitim an diesem Spiel machen kann, ne? Dass die Story zerfasert. Auf der zweiten CD hatten die kein Geld mehr für Dungeons, also wird alles nacherzählt in Textboxen. Das gesamte Spiel, Jump'n'Run-Passagen sind beschissen, Random Encounters gibt es ohne Ende, die Grafik ist zu simpel. Das Kampfsystem ist aber sehr, sehr geil, weil es ein bisschen anders ist. Ich bin zum Beispiel mit dem Kampfsystem nie warm geworden. Ich erinnere mich nur noch, man konnte ja diese Mechs dann da ins Rennen schicken und die dann auch tunen und so. Und ich habe das irgendwie nie so richtig gerafft ich bin halt auch so ein Verfechter von klassischem Rollenspiel. Du hast einen Held, der bestenfalls ein Schwert braucht und eine Rüstung. Und irgendwo gibt es dann das Eisenschwert, später gibt es dann, du fängst an mit dem Rostschwert oder mit dem Holzschwert, dann gibt es das Eisenschwert, dann gibt es das Silberschwert, dann Goldenschwert, Diamantenschwert und dann gibt es das super duper Schwert, was du aus 60 verschiedenen Einzelteilen zusammensetzen musst. So, das ist so meine Erziehung in Sachen Rollenspiel. Und ich bin mit diesem Mech aufrüsten und in den Kampf schicken Ding nicht so hundertprozentig warm geworden. Ich habe es aber auch, glaube ich, bis heute nie so ganz gerafft. Ja, die Kunst bei dem Ding war es tatsächlich, dass es mehr auf so, fast schon, es hatte so einen leichten Beat'em-up-Charakter und du hast verschiedene Skillpunkte gehabt, die du für unterschiedliche Schläge und Tritte dann einsetzen kannst. Und da sind so Kombos draußen standen. Das sah aus wie so ein 2D-Beat'em-up, wenn dann die Figuren, die nicht in den Mechs drin waren, gegeneinander angetreten sind. Und du konntest für besondere Kämpfe dann eben dann in deine Mecha-Roboter dann steigen und die haben sich wiederum ein bisschen anders gespielt, weil die dann Benzin hatten, das dann ausgegangen ist. Das Kampfsystem selber hätte noch mal ein bisschen durchdachter sein können, aber es hat einige meiner spannendsten Endgegner und Bosskämpfe dann teilweise drin gehabt. Da gab es richtige große Schlachten und das habe ich aus den Dingen mitgenommen. Also es ist kein perfektes Kampfsystem, es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ist übrigens auch Kampfsystem, ich habe hier Chrono Cross gerade kurz in der Hand, sind die gleichen Leute, die das Kampfsystem hier gemacht haben, haben es dann bei Chrono Cross weiterentwickelt. Das habe ich leider nie gespielt, Chrono Cross. Oh, ist auch schwierig heutzutage reinzukommen. Ich habe das angefangen, ja, weil ich dachte, okay, jetzt reden alle von Chrono Triggern, habe ich auch Chrono Cross angefangen, aber ich bin auch noch nicht so weit damit gekommen. Aber es ist auf jeden Fall, gefällt mir lustigerweise am Anfang ein bisschen besser als Chrono Trigger. Ich weiß aber auch nicht warum. Oh ja, also einmal kurz Xenogears zum Abschluss dann zu bringen. Also inoffiziell kann man fast schon Chrono Cross als den Nachfolger von Xenogears bezeichnen. Es gibt zwar Nachfolger von Xenogears auf der PlayStation 2, Xenosaga 1, 2, 3, was aber dann so ein spiritueller Nachfolger ist, weil der Entwickler der Spiele dann zu Namco gegangen ist. Das ist jetzt zu aufwendig, um da ins Detail reinzugehen. Ich liebe dieses Spiel Xenogears. Die Musik ist einer meiner Lieblingssoundtracks. Habe ich auch da im Regal dann nochmal stehen und mir separat gekauft. Und viele Leute, die aus dem Team dann rausgegangen sind, haben dann Chrono Cross gemacht, die offizielle Fortsetzung zu meinem Rollenspiel aller Zeiten, Chrono Trigger. Und ihr habt es beide nicht durchgespielt, ne? Oder ihr habt es zumindest angespielt und dann... Ja, aber nicht weitergespielt. Aber das liegt nicht daran, dass ich das nicht gut fand, sondern wie gesagt, ich fand das für mich persönlich besser als das, was ich bei Chrono Trigger gesehen habe. Ich weiß, es ist irgendwie hart, aber keine Ahnung, wahrscheinlich, weil das dann eher so dem Stil auch entspricht. Ich will nichts groß Negatives zu Chrono Cross dort sagen, weil ich fand es auch immer noch sehr, sehr gut und auch der Soundtrack großartig. Also Nori Mitsuda, der Xenogears-Musiker, hat auch aus dem Soundchip, aus der PlayStation 1 tatsächlich so richtige Gitarrensounds rausgeholt und wirklich echt großartiges Zeug. Rein inhaltlich gesehen, es war, also wenn du das wirklich am besten durchdachte Rollenspiel aller Zeiten hast mit Chrono Trigger, wo eben wirklich tatsächlich alles gestimmt hat, vom Gameplay, Pacing, Charaktere, wie es aufgebaut ist, Länge, Kampfsystem, hat alles wirklich dort funktioniert. Die haben was Neues probiert mit dem Teil hier und speziell für Chrono Trigger Fans, von der Story, das ist wirklich eine der depressivsten Stories, die speziell Chrono Trigger Fans alle dann tot angeht. Ja, eigentlich schon. Ja. Alle Leute, die du geliebt hast, quasi, mit denen du dich investiert hast, die haben hier wirklich ein schreckliches Schicksal und sind Randcharaktere, die dann in komischen Dimensionssprungsgeschichten dann mit verwurstet werden. Und so großartig die Musik und das Setting, die Grafik ist echt toll, so handgezeichnet und gerendert zusammen gemischt. Es ist recht verwirrend von der Story her und eben, es geht nicht besonders respektvoll mit den Chrono-Träger-Charakteren um. Und das ist ein bisschen sowas, das halte ich dem Spiel noch ein bisschen nach, so einiger Zeit. Fühlt sich persönlich ein bisschen angegriffen. Ich fühle mich ein bisschen angegriffen. Ich mag das Spiel sehr gerne. Es hat den Nachteil gehabt, du konntest keine Experience Points verdienen, sondern es hatte so ein recht komisches Kampfsystem, wo du dann Magien verteilt hast auf Skillslots, die du dann auch wieder abarbeiten konntest. Es war eben so eine Gameplay-Sache, die dazu gekommen ist, aber was mit den Chrono-Träger-Charakteren angestellt hat, bin ich nicht warm geworden. Ich mag's, aber nicht so sehr wie Chrono Trigger. Ede, du hattest natürlich den weiteren Output von Squaresoft angesprochen. Wir können kurz mal über die anderen drüber gehen und wenn sich über eins von denen lohnt, nochmal ein bisschen mehr im Detail sprechen. Saga Frontier 1 und 2 waren so die Spiele, die nach Final Fantasy 7 die ersten waren, die von Squaresoft dann erhältlich waren. Und das sind, habt ihr beide mal eins von denen gespielt? Ja, den ersten Teil habe ich gespielt. Romancing Saga, kennst du das noch, Ede? Ich kenne es, aber auch nie gespielt. Aber wollte ich immer zocken. Ich weiß, erinnere mich, glaube ich, an so einen Videogames-Test mit 86% oder sowas. Ist das mit diesen Pastellfarben gewesen, ne? Romancing Saga, oder? Ja, genau. Also ich fand, mir gefallen die Saga Frontier-Sachen nicht besonders, muss ich tatsächlich sagen. No, wie sieht es bei dir aus, Marc? Eigentlich auch nicht so. Hatte aber einen netten Ansatz, weil man am Anfang mehrere Charaktere zur Auswahl hat, die jeweils eine eigene Geschichte haben. Und deshalb ist das auch eher so ein non-linearer Spielansatz. Und ein bisschen auch schon so für ein Fantasy-Spiel so Open-World-Charakter. Das war auf jeden Fall interessant, weil auch so Gespräche und Entscheidungen, die du im Spiel getroffen hast, dann auch den Story-Verlauf ein bisschen praktisch variiert haben. Das war daran interessant, aber ansonsten fand ich das auch relativ blass. Also das hat eigentlich viele Sachen auch schon wieder angeworfen, die jetzt bei aktuellen Spielen wirklich dann so immer als herausragend bewertet werden, so Entscheidungsfähigkeit und gute, schlechte Entscheidungen jetzt nicht unbedingt, aber non-linearer Spielverlauf auf jeden Fall. Aber ansonsten fand ich das eher so... Es sind beides unterschiedliche Spiele, aber auch beides sehr sperrige Spiele. Der Chefentwickler Akitoshi Kawazu, glaube ich, heißt er, und ist der Mensch, der Final Fantasy 2 auf dem NES verbrochen hat, per se, um zu sagen. Das ist so ein bisschen das experimentelle Genie, nennen wir es mal so, bei Squaresoft, der sich nicht an so Konventionen hält, was Rollenspiele angeht, mit Level-Up und wie Spielsysteme aufgebaut sind. Und der hat eben sehr komische Sachen dann ausprobiert. Saga Frontier 1 hat 7-8 Charaktere, die man in kleinen Stories spielen kann. Ein sehr ungewöhnliches Level-System, was dann auch manchmal Gegner kannst du besiegen und du kannst denen keinen Energie abziehen, aber die gehen dann trotzdem kaputt und kannst sofort verlieren. Auch sehr viel komisches Zeug gewesen. Teil 2 hatte, du konntest Charaktere für eine Stunde spielen und auf einmal hast du deren Nachfahren gespielt für 10 Minuten und dann deren Nachfahren für 15 Minuten, dass du dich auch dann nicht richtig investieren kannst. Das sind beide Spiele gewesen, die nicht meinen Geschmack getroffen haben, weil die einfach zu ungewohnt waren und die kamen mir so zerfasert vor auch. Komplett. Saga Frontier 2 hat super Grafik, so eine der besten Grafiken auf der PlayStation 1 mit wirklich handgezeichneten Pastellfarben. Das erste war mehr so ein relativ hässlicher Renderbrei. Aber die Frontier-Spiele, da muss man schon sehr geschmäcklerisch darauf abfahren, um damit was anfangen zu können. Ich habe die zwar noch in der Sammlung, weil mir die Cover gefallen, aber ey. Ja, mir hatte jemand beide Teile jeweils für 5 Euro mal angeboten, die japanischen Versionen. Und eigentlich... Ja, und eigentlich wäre ich dann auch so von wegen, und wenn ich die nur als irgendwie Regalstützen benutze oder so irgendwie oder für einen wackelnden Tisch, aber das war mir die 5 Euro nicht mal wert, also so gerne mag ich die dann nicht. Musik experimentell auch, aber schon besser. Ja, super, super geiles Spiel. Parasite Eve. Mischung aus Rollenspiel und Survival-Horror. Die Menschen, die später Vagrant Story gemacht haben, einige sind dann auch... Kampfsystem merkt man auch total schon. Das Kampfsystem ist 1:1 dann in Vagrant Story gewesen. Und die Geschichte selber, ich fand es sehr ungewohnt, dass du ein Rollenspiel hast, was in der Gegenwart spielt. Ne? Ja, und sehr, das Intro sehr, sehr geil und auch die Geschichte total gut. Ja, super, super. Also da fand ich zum Beispiel die Zwischensequenz nicht jetzt so schlimmer. Die war noch nicht so... Aber es ist auch sehr linear, also es ist im Prinzip... Ja, das erzählt ja auch eine Geschichte. Es ist mehr, ich würde fast schon sagen, mehr Survival-Horror eben mit Rollenspielelementen. Mhm. Also es ist dann die Waage, ist natürlich ein bisschen beim zweiten Teil dann mehr in Survival-Horror noch mehr gegangen als bei Rollenspiel. Aber dass du tatsächlich dort Dungeons hast und ein fast schon rundenbasiertes Kampfsystem, ne, wo du einen eigenen Kegel aufmachen kannst und einen Gegner drin und schlagen kannst. Die ungewöhnliche Art der Präsentation, es war eng in die Story eingebaut, aber mit Aya Breer, einem doch ungewöhnlichen Hauptcharakter als... Nee, tough ist sie eigentlich nicht, oder? Als taffe New Yorker Polizistin, wollte ich jetzt sagen. Geht so. Also sie ist jetzt keine, nicht so, so badass One-Liner-Kacke wie Tomb Raider oder so irgendwas. Das nicht. Aber eine Frau als Hauptcharakter zu haben, plus eine Story, die... Und den Bösewicht auch als Frau. Der Bösewicht auch als... Aber es war keine Frau mehr nach dem Anfang, ne? Es war ja schon längst dann von diesen Midichlorianern, wollte ich auch fast schon sagen. Die Mitochondrien waren es. Die Kraftwerke der Zellen. Der Zellen gewesen. Das Spiel basiert auf einer japanischen Novelle, ne? Ein japanisches Buch, Parasite Eve, wo es dann irgendwie um Zellteilung irgendwie geht, Mutationen, die dann den Menschen übernehmen. Dazu. Es gibt auch einen japanischen Film? Ja, den gibt es sogar übersetzt, glaube ich, auf Englisch und Deutsch, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber du meinst nicht Wicked City? Nein, das ist ja was anderes. Das ist ja Tentakel, wollte ich auch schon sagen. Nee, kannst du nachgucken. Parasite Eve gibt es wirklich als Film und das ist das Prequel zu dem Spiel. Das erzählt die Vorgeschichte, wie das mit den Mitochondrien sozusagen passiert ist. Für ein PlayStation-Rollenspiel zu der damaligen Zeit, mich hat es auch stilmäßig sehr an den Film The Thing, das Ding aus einer anderen Welt, erinnert eben mit, dass du einen Gegenspieler hattest, der sich mutieren kann und verstecken kann oder als Mensch dann darstellen kann, aber eigentlich so ein Monster ist, was sich dann in andere Sachen verwandeln kann. Geile Atmosphäre, das spielt ja zu, in New York spielt das erstmal, muss man sagen, an Weihnachten, fängt an mit so einer geilen Opernszene, mit so Selbstentfackelung, glaube ich, war das irgendwie, Selbstentfackelung. Und auch Central Park spielt da eine wichtige Rolle und wie man da durch den Schnee stapft und so. Das Chrysler Building dann freigeschaltet, 99 Tower, also Stockwerke das ist dann machen. Echt eine sehr, sehr geile Atmosphäre, ist leider auch nicht so gut gealtert, aber das schockt auf jeden Fall und Ende ist echt auch fiese. Das Ende ist sehr fiese, ich musste es mehrfach machen, tatsächlich. Mit dem Baby? Wenn du den Endgegner besiegt hast, kommt noch so eine quasi fast schon Quicktime-Sequenz. Das krabbelt doch hinterher, das Ding, meinst du? Ja, also wo du durch das brennende Schiff dann durchlaufen musstest. Ich bin in die falsche Ecke abgebogen, Endgegnerkampf nochmal machen, eine halbe Stunde. Okay. Großartig gewesen. Es ist ein relativ kurzes Spiel, ich glaube 6 Tage in-game und die hast du nach so knapp 8 bis 9, 10 Stunden durchgefühlt. Hast noch ein bisschen Content, den du hinterher machen kannst mit dem großen Bonus-Gebäude, wo du dann deine Waffen aufwerten kannst und dort Gegner besiegen kannst. Aber das einmal andere Erlebnis hat mir damals auch echt viel Spaß bereitet. Ne? Und ist auch einer der Gründe, dass ich es behalten habe. Gibt es auch für $5.99 im US-PlayStation Store. Kann ich auch empfehlen, dass man sich das da nochmal angucken kann. Vor allem, wenn man nicht so viel Zeit hat, die man investieren will. Vor allem schade, echt den Charakter, den haben sie ja leider mit dem dritten Teil für die PSP echt total verrotzt. Also, ich wusste gar nicht, dass es einen dritten Teil gibt. So ein Shooter-Spiel. Haben sie leider echt, echt versemmelt. Also der zweite war schon eher actionlastiger, aber der ist echt nochmal eine Nummer und echt ein cooler Charakter, Aya Breer. Ey, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, ihr hört uns ja nur, aber ihr müsst einfach mal hier diese Sammlung vom Gregor sehen. Ich bin jedes Mal, ey, ich würde gerne mal Urlaub hier in der Wohnung machen, glaube ich. Einfach so ein Rollenspielurlaub, 4 Wochen einschließen. Und irgendwie einfach nur zocken. Das ist dann nicht mehr, geben sie ihre Weltmap, sondern geben sie ihren Etienne ab. Ja, oh, Scheiße. Es sind tatsächlich destillierte Jahre einer Computer-Videogame-Sammlung dann gewesen, die man hier anfindet. Das ist der Wahnsinn. Das Ende einer langen Freundschaft. Jetzt verstehe ich auch, warum du deine Seite RPG Heaven nennst. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, vor allem auch, weil mir damals nichts Besseres eingefallen ist. Naja, es liegt ja nahe. Gregors Küchelkeller wolltest du nicht? Also ich kenne wirklich niemanden oder auch ich kenne keinen im Internet, also kennen in Anführungsstrichen, ich kenne keine Website oder irgendjemanden, der eine bessere RPG-Sammlung zu diesem Thema hat. Als der wird der Carpador aber hassig unterwegs sein jetzt. Der wird, naja, Quantität geht nicht über Qualität, sagen wir vielleicht. Oh, das hast du gesagt. Na gut, da kenne ich jetzt seine Sammlung nicht, aber Das ist schon, es geht ja auch nahtlos über in Michael Jackson The Collection und die Buffy DVD Staffeln, ja, also und die Bryan Adams Jacke. Ja, also es ist hier einfach alles, ja, es unterschrieben, ist, ne? Ja. Man muss schon sagen, es ist schon irgendwann, wenn der Sammlertrieb dich dann einmal dann packt, und ich meine, Marc, du kannst es auch, wenn du dann auf einmal mehr Platz hast als vorher und vor allem mehr Finanzen, dann nimmst du gerne dann, oh, das Spiel wollte ich schon immer haben oder die DVD oder das. Ede, du hast ja auch eine sehr, sehr umfangreiche DVD-Sammlung. Von meiner habe ich mich bis auf einige Ausnahmen zum Beispiel komplett getrennt. Der Unterschied ist nur, dass eine DVD ein Zehntel kostet oder so von so einem Spiel. Ja, das ist echt plus ein Zehntel der Zeit. Das Destillat von 20 Jahren, was du dann hier siehst, Sachen einfach, wo ich dann nicht mehr die Muße hatte, das zu verkaufen oder mich tatsächlich so dann geschliffen habe und gesagt habe, okay, du brauchst keine 5 Versionen von Metal Gear Solid 1, 4 reichen ja auch. Natürlich. Aber das kommt man auch damit zurande. 5 wären übertrieben. Und wenn du dann in irgendeinem Genre so aufgehen kannst, was Videospiele angeht, wie ich und meinen Spaß damit gehabt hat, dann für mich ist es auch eben wie so eine Art Fotoalbum, wenn ich dann durchgucke. Was habe ich damals empfunden, als ich das da gespielt habe? Ich finde es super. Es ist nur so schade, weil ich habe so viel davon nicht gezockt und ich glaube, da ist so viel Qualität auch, dass man sich denkt, so, wenn ich ein bisschen Zeit hätte und die da rein investieren würde, wären viele von den Sachen heute noch immer noch absoluten Zockwert. Absolut, aber vieles Zeug auf jeden Fall, vieles auch ein bisschen weniger, weil du einfach dann auch zu der Ära das gespielt haben musst und auch zum richtigen Mindset gewesen bist, aber ich glaube tatsächlich, ich kann dir bestimmt dann irgendwann mal in 70 Jahren, wenn wir alle mal Zeit haben, dir mal eine kleine Liste zusammenstellen, so dass der letzte Zock vom Grab. Ja, hast ja, ich habe ja immer noch hier Dragon Quest von dir zu Hause und das ist auch super. Also ich habe ja auch sogar angefangen zu zocken und ich finde es auch einfach geil. Also ah, es ist sehr schön. Kannst du mir in ein paar Jahren dann wieder zurückgeben. Ich habe es auch, glaube ich, schon seit 2-3 Jahren. Ungefähr, das Gregor, ja, von dem ersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, das hast du dasselbe, glaube ich, erzählt. Das kannst du eigentlich nochmal reinsamplen. So, ich habe gerade damit angefangen. Das Spiel ist verdammt lang, der Anfang vor allem. Ich habe es gestern wieder in der Hand gehalten, aber dann konnte ich mich nicht aufraffen, die Playsy wieder aufzubauen. Nee, ich habe zwischendurch mir, glaube ich, sogar meine Version runtergeladen, um dann kurz reinzugucken, weil ich einfach mal Bock war, wieder drauf hatte. Also es ist aber gut aufgehoben, liegt bei mir. Ja, natürlich. Ich vertraue ja auch dir in solchen Dingen, was es angeht. Kurz aufs Thema zurückzukommen, über Parasite Eve 2 und 3 brauchen wir nicht allzu viel sprechen. Der 1er ist noch ein sehr ungewöhnliches Rollenspiel eben gewesen, das ist die Mixtur schön geschafft. Der 2er gefällt mir eher weniger, ist auf der PlayStation 1 auch rausgekommen und ist leider mehr in Richtung Survival Horror gegangen und weniger in Rollenspiel, aber entweder, also für meine Verhältnisse entweder nicht genug oder eben zu wenig. Ne? Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es hat sich für ein Survival-Horror-Spiel zu träge gespielt, aber für ein Rollenspiel waren zu wenig Elemente, die mich dann dran gehalten haben. Macht so einen ähnlichen Sprung, finde ich, wie Dino Crisis 1 und Dino Crisis 2. Ein bisschen. Also nicht unbedingt vom, wie das Genre gewechselt, aber einfach so aus einer Sache so scheiße, was völlig anderes gemacht. Dino Crisis 2? 1. 1 ist doch Resident Evil mit Dinosauriern. Ja, ich fand das furchtbar. Aber im geilen Kistenschieberätsel. Aber zum Glück ist es ja nicht der Survival-Horror-Cast. Nee, Parasite Eve 2, anders als Parasite Eve 1, gibt es das auch als PAL-Version. Der erste Teil kam hier nicht raus. Kann man auch, glaube ich, auch für ein paar Euro dann hierzulande dann erstehen. Und über The Third Birthday, wie Parasite Eve 3 auf der PSP heißt, je weniger darüber gesagt ist, umso besser. Aber die Verpackung ist schön. Die Verpackung ist schick. Nettes Gameplay, war mal als Handyspiel geplant und ist dann das PSP-Spiel rausgekommen. Es ist, glaube ich, die schlimmste Story, die so ziemlich verbaut wurde in einem Spiel. Und das sagt einiges drüber aus. Chrono Cross hatten wir kurz darüber gesprochen, Vagrant Story. Ich habe es in anderen Podcasts schon gesagt, ich sag's auch nochmal vorab hier. Ich mag's nicht. Du hast was ausgelassen? Nee, wir gehen da gleich drauf hin. Ich springe hin und her teilweise. Gut. Vagrant Story war eben gerade dein Ding. Vagrant Story. Ich mag's nicht. Ich auch nicht. Scheißspiel. Ich hab's nie richtig gezockt. Ich hab's angefangen zu zocken. Ich hab's sogar noch zu Hause, glaube ich. Hab's eigentlich auch nur deshalb angefangen zu zocken, weil ich gehört habe, dass es von den Final Fantasy Tactics Leuten ist und so ein geiles Weapon-Upgrade-System haben soll. Aber ich habe das erst spät gezockt, irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, da gab's sogar schon die PlayStation 2, als ich das gezockt habe. Und die Grafik hat mich so abgeturnt, dass ich es irgendwie nicht weiterspielen wollte, weil es so, also ich glaube, das ist extrem schlecht gealtert. Ich habe es zumindest so in Erinnerung als den absoluten Pixel-Matsch. Aber das Artwork ist sehr, sehr schön davon. Ja, das Artwork ist ja auch von dem gleichen Typen. Genau, also es ist merkwürdig gewesen, also rein vom Visuellen her, der Stil, den das Spiel dann hatte, der war eigentlich cool, war aber vielleicht ein bisschen zu viel für die PlayStation 1. Der Sprechblasenstil von den Dialogen und so, das war auch sehr geil. Und auch, genau, das Visuelle wie so eine Art japanisch gezeichnetes Comicbuch, fast schon, aber nicht eben typisch mit dem japanischen Stil. Die Präsentation war schon cool gewesen, aber eben vielleicht ein bisschen zu aufwendig dafür. Die Texte dort, ich glaube, die sind zwar alle sehr cool, ne, und auch die, ich glaube, die sind auch von diesem Alexander O. Smith, der unter anderem Final Fantasy XII später übersetzt hat und die neue Final Fantasy Tactics Fassung, der sehr gut Dialoge schreiben kann, aber das war mir fast schon ein bisschen zu gestelzt, Altenglisch, wie das dort. Ja, das kommt ja in dem Genre, wo das spielt, oder beziehungsweise das war ja mit diesem ganzen Sektenkram und so. Das Spiel selbst ist auch mehr so eine Art Dungeon Slasher oder Dungeon Crawler, kann man fast sagen. Du bist eigentlich in einem riesigen Kerker unterwegs als die Ein-Mann-Armee Ashley Riot, ne? Mhm. Gibt es ja auch diesen dummen Schwarzenegger-Satz dann am Anfang, ne? Where is your army? I am the army. Ne? Sozusagen, nachdem man nach seiner, als Einzelagent irgendeine. So in welchem Film sagt Schwarzenegger das? Nee, ein Satz wie Schwarzenegger, meine so, ich. Ja. Nicht, dass das ein Zitat 1:1 von Schwarzenegger gewesen ist. Aber du bist dort als Ein-Mann-Armee in so einem Dungeon unterwegs und das Besondere war eben dran, dass du deine Waffen selber schmieden kannst und das Kampfsystem so elaboriert und so aufwendig gewesen ist, dass du dann quasi für jeden Gegner eine neue Waffe schmieden musstest, um ihn zu besiegen. Also du kommst mit deinem Riesenschwert mit 30 Meter Klinge an, aber da du das falsche Erz benutzt hast, kannst du der Ratte kein Haar krümmen. Und das hat mich irgendwie sehr demotiviert nach einiger Zeit. Aber das Kampfsystem doch schon ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Parasite Eve. Es hat also volle Idee. Ähnlichkeiten, ja. Also es sind bestimmt Leute dran gewesen, die an Parasite Eve dran gewesen sind. Du läufst in Echtzeit um den Gegner rum und kannst dann so eine Art Energiekreis freischalten und wenn der Gegner da drin ist, kannst du ihn dann beackern und behaken. Aber ich bin nie mit dieser Waffenbastelei so warm geworden, dass ich mich länger in dem Spiel drin ergeben habe und der Rest hat mich tatsächlich mit Ausnahme des Stils eben nicht so sehr angemacht, dass ich dranbleiben wollte. Aber ist das nicht eins von diesen ominösen Famitsu 4040 Spielen, Vagrant Story? Es müsste eins davon sein, aber ja. Aber ganz ehrlich, also was sagt das denn aus? Nee, aber das war, weil es damals nur so wenig gab und es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die meinen, das ist wirklich eins der wichtigeren Spiele von Square damals. Ah, war. Also spätestens mit, was hat er auch noch 40 bekommen? Soul Calibur und Wind Waker. Und Nintendo, ja, in der neueren Zeit sowieso gibt es die im Dutzend, aber den Wert hat es für mich auch Final damals Fantasy schon. Final Fantasy 12. Tja, ich sag's ja. Aber 13 nicht? Nee, das hat nur 39 bekommen, glaube ich. Hier, Perfect Scores. Legend of Zelda, Ocarina of Time, Soul Calibur, Vagrant Story, Wind Waker, Nintendogs. Tatsächlich, ihr habt recht, Super Smash Brothers. Aber Final Fantasy 13-2 hat 40 gekriegt. Bayonetta. Was? Ja. Das hat nämlich den einen Punkt noch drauf gekriegt, den 13 nicht gekriegt habe. Ja, das ist echt genau. Skyrim, daran sehe ich ja schon, dass die spinnen. Und Kid Icarus Uprising, bitte? Also wirklich. Bei Wiki darf wohl doch jeder selber reinschreiben, was? Ja, besonders für Linkshänder. No? Ich habe es ja sogar einigermaßen viel gespielt, aber. Die gibt es in Japan nicht. Linkshänder werden da verfolgt und. Vagrant Story-Fans werden uns bestimmt sowieso schlagen, weil es gibt die Fans und die sind auch sehr fanatisch, was das angeht, aber nicht mein Bier gewesen. Und da braucht man, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu sagen. Können sich hinten anstellen, hinter den Kingdom Hearts-Fans. Kurz würde ich auch gerne was zu Brave Fencer und Threads of Fate, yeah, dann gerne sagen. Zwei Action-Adventures auf der PlayStation 1 und ich habe mir, haben wir vorhin angesprochen, Brave Fencer Musashi oder Musashi Den hieß es in Japan, nur geholt, weil die Final Fantasy 8 Demo dabei gewesen ist. Aber letzten Endes gesehen, mir hat das Spiel auch sehr viel Spaß gemacht. Super. Es ist ein sehr, sehr schräges Action-Adventure eben, ne, mit sehr, sehr viel Wortspielen und Wortwitzen und eigenständigem Kampfsystem. Witzigen Charakteren. Und das Geile ist, das haben sie in Amerika umgeändert. Und zwar, die Bösewichter das kamen... All, das All-You-Can-Eat-Empire. Ja, Thirst Quencher Empire heißt es. Aber nee, genau, aber irgendwie deins war das All You Can Eat, glaube ich. Ja, ja, und das Thirst Quencher sind die Bösewichter und die haben in Amerika irgendwie so Cola und Softdrink-Namen und in Japan haben die immer schön so Wodka, Gin und so ähnlich wie bei Detective Conan, die ja. Bösewichter haben und das haben sie einfach da mal umgeändert und die Dialoge sind so lustig gewesen, auch diese verschiedenen Arten, wie man sich bekämpft, da nimmt man so ähnlich wie bei Goemon einen Platz in so einem Roboter drin, wenn ich mich recht entsinne und das Geile war diese Funktion mit dem Schwert, dass man neue Fähigkeiten lernt und dann dadurch irgendwelche Rätsel gelöst werden können. Super geil. Also ich habe das letztens erst nochmal gespielt. Das ist sehr, sehr cool immer noch. Wir hatten ein bisschen ein simpleres Zelda, was jetzt nicht so richtig auf Dungeons dann so hinausgeht, aber eben durch dieses Feature, dass man seine Waffe wirft und die Gegner die Fähigkeiten klauen kann und dann kleine Rätsel innerhalb der Dungeons löst, ist es gut gelöst. Von die Grafik war ein bisschen schlicht, aber dafür hat es eben an Ideenreichtum sehr, sehr viel rausgeholt. Auch eine meiner Lieblingssequenzen, wo du quasi so eine Art Tanzbattle gegen einen der Endgegner machst und dann so eine Art sensomäßiges Hin- und Herhoppen auf verschiedenen Feldern, dann machst du so eine richtig poppigen Techno-Musik. Und du hast einen Tag- und Nachtwechsel und du kannst zu bestimmten Zeiten nur bestimmte Sachen machen. Also wenn du halt, ich hatte am Anfang bei der japanischen Version ein Problem, dass ich irgendwie in die Kirche, glaube ich, nicht reingekommen bin. Da hätte ich in der Bar zu einer bestimmten Zeit irgendwie sein müssen, damit der Vampir da irgendwie rumhängt. Und ein Trauma von mir, ein Kumpel von mir hatte die japanische Version gehabt und die habe ich zuerst gespielt und ich habe es versucht dann durchzuspielen, aber genau wegen dieser Tages- und Nachtzeitgeschichten bin ich nicht weitergekommen. Also von welchem Spiel reden wir? Brave Fencer Musashi. Ist ein echt nettes Spiel, gibt es leider in keinen Remakes und weiteren Versionen. Gibt es nicht einen Nachfolger? Es gibt auf PlayStation 2 einen Nachfolger, der ist Blade Master Musashi, glaube ich, auf Japanisch oder Musashi Samurai Legend, glaube ich, ist es. Genau, das toller ist Soundtrack. Ja. Der Masashi Hamasu, der Final Fantasy X und später dann vertont hat, ja, hat den Soundtrack dazu gemacht. Musashi Aleste. Musha Aleste war das. Das war ein Scherz. Ist ja doch von Miyamoto, ich weiß. Miyamoto Musashi. Bei dir weiß man nie. Ja, es ist doch, auf der Figur Miyamoto Musashi basiert es doch, ne? Der Brave Fencer sozusagen, der hat ja auch seinen, wie hieß der ewige Rivale von ihm, da gibt es doch die klassische Geschichte, der Musashi gegen den ... Kojiro, was auch immer. Kojiro Hyuga war es nicht. Kirisu? Auch das gleiche hier. Ich spiele ja gerade Ryuga Gotoku Kensan. Habe ich gestern gekriegt, den ersten zweiten Teil HD. Yes! Oh, ich würde mich so sehr drauf freuen. Ich liebe Yakuza. Das sind meine Lieblingsspiele. Und absolut. Im Dezember ist dann alles auf PlayStation 3 voll bei mir im Regal. 1, 2, 3, 4 und 5 und Kensan. Ich würde mich so freuen über Yakuza 5, eine US-Version. Das wäre so toll. Das sieht gut aus. Ja, kommt verdammt bestimmt. Sega, wieso musstest du sterben? Ich rufe gleich mal Fabian Dühler an, der übersetzt das für mich alleine, im Alleingang. Der müsste es vorlesen in Stimmen dann, während du dann mit verteilten stehst. Rollen. Nein, der zweite Teil von Brave Fencer ist leider nicht so gut, ist auch mehr so ein 3D-Action-Adventure gewesen, hatte aber sehr, sehr viel von dem Charme verloren, den die Anspiel hatte, aber für eine nette Cell-Shading-Optik gehabt auf der PlayStation 2. Bis auf die Musik leider nichts Besonderes. Da muss ich mir echt, glaube ich, nochmal zu Gemüte führen. Threads of Fate, inoffizieller Nachfolger, kann man fast sagen, von Brave Fencer Musashi. Da saß, glaube ich, ein ähnliches Team dran. In Japan hieß es Do Prism, wenn ich mich nicht komplett irre. Und es war auch ein Action-Adventure, was aber mehr so Jump'n'Run-Elemente fast schon hatte, ne, für mein Gefühl. Oder? Kenne ich auch nicht. Threads of Fate, kennst du nicht? Hast du nicht gespielt? Sagt mir auch nichts. Sagt auch nichts. Gibt es im US-PlayStation Network, kann man sich gerne angucken. Hat eine sehr schöne Optik, also alles so echt bunte, große Polygongrafik. Eben ist es fast schon Jump'n'Run-mäßig, aber immer noch als Action-Adventure aufgebaut. Gefiel mir nicht ganz so gut wie Brave Fencer Musashi, weil es einfach nicht so verrückt und abgedreht war. Hat dafür aber ein Doppelcharaktersystem, wo du die Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven spielen kannst, die dann am Ende zusammengeführt werden und auch ein paar nette Story-Twists gehabt. Ja, es bleiben zwei interessante Spiele eigentlich nur von Squaresoft übrig und die gehören zu den Strategie-Rollenspielen. Du hast es vorhin angesprochen, lass mal kurz über Final Fantasy Tactics dann reden. Eins meiner auch absoluten Lieblingsspiele auf der geiles PlayStation Intro 1. Ist immer noch ein super, super geiles Intro, wo die auf Chocobos dann praktisch so diesen kleinen Bach entlang laufen zu dieser Kathedrale hin, wo dann der erste Kampf stattfindet. Ja, genau, leg mal rein. Super, ja, super das geil. Problem. Das Problem ist, ich habe es mittlerweile nur noch als PSP-Version. Was? Wo hast du denn deine PlayStation-Version? Achso, die habe ich verkauft tatsächlich. Na, ich habe irgendwann, musste ich dann sagen, du behältst nur eine Version von einem Spiel und da habe ich lieber die PSP-Version. Bei Metal Gear hast du vier Versionen von fünf? Es sind die einzigen, von denen ich mehr habe, aber ich habe dafür den Soundtrack im Original hier. Das Intro ist super und bei dem Spiel hatte ich genau dasselbe Problem. Wolltest du es vorhin noch erwähnt mit dem, dass du, ach, bei Xenogears, dass du nicht wusstest, wo du wieder einsteigen sollst. Ja. Und das hatte ich da. Ich hatte irgendwie meine Party, ich glaube, irgendwie aufgesplittet oder einige Charaktere habe ich in irgendwelchen Orten gelassen und ich konnte mich nachher um Teufels Willen nicht mehr erinnern, wo ich wen hatte. Und dann, also ich habe es mal durchgespielt, aber als ich dann das nochmal gespielt habe, da, furchtbar. Es hatte ja auch eine sehr komplexe Story, das weiß ich noch. Ich war zwar immer schon recht gut im Englisch, aber da hatte ich auch teilweise Schwierigkeiten, der Story zu folgen. Es war sehr textlastig, es war eigentlich fast wie so ein Buch. Also du hast nicht am Anfang direkt gerafft, sondern es kamen sehr viele Charaktere vor, sehr viele Städte und Königreich und Allianzen und ja, am Anfang denkt man halt, dass der Bösewicht sie raubt. Ja. Und das ist halt dementsprechend dann nicht so. Und ja, man, also ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr an Details. Ich weiß nur, dass ich am Anfang auch ein bisschen erschlagen war, aber dann wächst man halt so ein bisschen rein, so wie bei The Wire oder so, dass du, wer diese Serie kennt, die US-Serie, wo du am Anfang dich völlig überfordert fühlst, aber wenn du am Ball bleibst, wirst du irgendwann belohnt dafür, weil es irgendwie schon alles Sinn macht und sich dann auch immer mehr verklart oder Klarheit klarer wird. Aber Final Fantasy Tactics ist mit Final Fantasy VII und Castlevania Symphony of the Night eigentlich für mich das Triumvirat des Spielspaßes auf der PlayStation. Also wirklich die drei meiner Meinung nach besten Titel auf der Konsole. Ich habe das geliebt, ey. Was mich mal gestört hat, waren, dass die Kämpfe, also von mir aus hätten sie lieber mehr Kämpfe und dann kürzer machen sollen, weil teilweise haben sie sich echt extrem lange hingezogen. Weiß ich, da bist du eine Stunde irgendwie bei einem so einem Taktikkampf irgendwie dabei. Und das war für mich dann immer ein bisschen so ein Upturner, dass man, also mir wären irgendwie mehr Kämpfe lieber gewesen und schneller dann zu Ende, als dann so ganz lange Taktikschlachten. Also ich bin noch nicht so ein Fan von irgendwie fünf Tage Schachrunden. Ja, ich meine, Ede, du hast ja auch, also wir haben es beim Mega Drive Podcast ja schon angesprochen, ich war ja auch Fan schon von Strategiespielen der Art wie Shining Force. Ich wollte es gerade sagen, es ist eigentlich ist Final Fantasy Tactics die logische Weiterführung vom Shining Force Spielprinzip. Ja. Eine Sache, die Tactics oder auch vorher schon Tactics Ogre dann zumindest dann eingeführt hatte, war eben der Verzicht ein bisschen auf diese klassischen Rollenspielelemente, in die Stadt gehen und dort mit Leuten reden und so weiter, sondern es wurde reduziert auf Pulldown-Menüs, dass du dann quasi wirklich über eine Landkarte nur gegangen ist und dann im Menü zum Laden gegangen bist und dort deine Sachen erledigt hast und dann in die Taverne, um Aufträge dir dann ranzuholen, aber alles sich dann um diese großen Taktikkämpfe dann durchgestrickt hat und für jemanden, der mit dem simpleren System von Shining Force angefangen hat, dann in dieses doch umso einiges komplexere und aufwendigere System mit den Magien, mit den Assists, mit dem Jobsystem, womit du dich ja auch quasi wirklich monatelang eigentlich beschäftigen konntest, drin zu ergeben, das war wie so eine kleine Revelation. Ne? So, man hat gesagt, oh, das ist alles möglich mit dem Zeug. Und es hat mich auch einfach total in den Bann gesogen. Damals. Ja, es hat total motiviert irgendwie. Du hast ja, glaube ich, immer maximal, wie war es, 48 oder 46 Experience Points gekriegt, wenn du einen Gegner gekillt hast. Und jedes Mal, wenn du 100 Experience Points hattest, bist du ein Level aufgestiegen. Das heißt, du musstest mindestens, und am meisten hast du auch immer gekriegt, dann, wenn du den gekillt hast. Das heißt, du musstest schon alleine, um deine Charaktere so aufzuleveln, wie du sie vorstellst und sie dann eben auch in ihren Jobs weiterzuentwickeln, musstest du dann immer, du konntest nicht mit einem alle killen, und die, weil dadurch hast du dann die anderen vernachlässigt, sondern du musstest manchmal einen anknuspern und dann mit einem anderen finishen, und das war schon sehr motivierend, weil du hattest dann oft zum Beispiel Charaktere wie Heiler oder Magier, die am Anfang schwach auf der Brust waren, weil sie noch nichts hatten, aber wenn du die gepusht hast und die zum Beispiel immer finishen lassen hast und die Gegner vernichten lassen hast und die schnell aufgestiegen sind, haben die später mächtige Jobs angenommen und dir das zurückgezahlt, dass sie einfach super mächtig wurden und so. Und dazu gab es halt auch viel zu entdecken. Also es gab viele Waffen, glaube ich, und auch in den Karten selbst gab es Geheimnisse. Also wenn du auf bestimmte Felder gekommen bist, hast du Sachen getriggert oder konntest Sachen finden und so. Und es sind halt immer spektakuläre Sachen passiert. Du hast eine Schlacht geführt, hast gedacht, die hast gerade gewonnen, und dann kommt irgendwie ein neuer Bösewicht rein und plötzlich kippt die Schlacht und also es war schon echt geil. Es ist ein hochmotivierendes Spiel und meiner Meinung nach auch, also ich habe, ohne dass ich es wirklich beschwören kann, weil ich es seitdem nicht mehr gespielt habe, aber ich würde mal behaupten, dass man das heute immer noch gut spielen kann. Absolut, speziell dadurch, dass es eben dann nochmal Remakes gegeben hat, die ein bisschen so adressiert haben, was eben noch nicht ganz so perfekt gewesen ist beim der Urversion. Tactics Advanced und so? Nein, ich meine das Richtige, zum Beispiel hier War of the Lions ist das die neue Version, so, die es für die PSP gegeben hat. Und die hat zum Beispiel die Übersetzung, die erste, die war nicht allzu berauschend gewesen auf der PlayStation 1 und hatte auch einige Übersetzungsfehler drin, die Story ein bisschen unlogisch gemacht haben gegen Ende hin. Das Spiel wurde nochmal komplett neu übersetzt und neue Fertigkeiten und Zusatzcharaktere nochmal dazugepackt. Das du konntest, ist auch ein bisschen anders davon, ne? Es gibt neue Render-Sequenzen, so Render-Sequenzen, aber auch in so einem Schrammel-Stil, in so einem schraffierten Comic-Stil, der dazugekommen ist. Neue Charaktere, du konntest im originalen Cloud von Final Fantasy 7 als Bonuscharakter dort finden. Hier ist er auch dabei, plus zusätzlich Balthea aus Final Fantasy 12 als Bonuscharakter. Und auch selbst ohne die Änderung wäre es immer noch gut spielbar, aber mit denen, die zusammengekommen sind, kriegt man mittlerweile auch für die Vita und für die PSP eben für ein paar Euro im PlayStation Network Store. Ist ein großartiges Spiel und auch auf einer Linie mit dem spirituellen Vorgänger Tactics Ogre, was mittlerweile ja auch auf PlayStation Portable nochmal rausgekommen ist. Ich glaube sogar in der WiiWare gibt es das auch. In der Wii, da gibt es Ogre Battle. Ogre in der Battle WiiWare. 64. Ja, das war tatsächlich nochmal ein bisschen mehr an. Das Tactics Ogre ist genau wie Final Fantasy Tactics, nur eben ohne die Final Fantasy Lizenz. Ich denke mal, wenn die Entwickler des Spieles nicht von Squaresoft aufgekauft worden wären, dann wäre das wahrscheinlich Tactics Ogre 2, was wir jetzt hier gespielt hätten und ohne eben die Final Fantasy Lizenz. Ist aber auch ein echt tolles Spiel. PSP-Version hat leichte Slowdowns, die sich wegpatchen lassen, wenn man weiß, wie man das anstellen kann. Aber ansonsten ist es die Quintessenz des Strategie-RPGs, wie es funktionieren kann. Mhm. Und auch der Grund, ähnlich wie Final Fantasy 7, den Boom bei den traditionellen Japaner-Rollenspielen begründet hat. Seit Final Fantasy Tactics gab es eben auch einen riesen Boom von Strategie-Rollenspielen. Es hätte kein Disgaea und wie die alle heißen, hätte es alles nicht gegeben, ohne wenn dieses Spiel nicht da gewesen wäre. Allerdings finde ich die ganzen Gameboy-Teile nicht so geil. Die sind irgendwie, mit denen bin ich nicht so warm geworden. Also zum einen hat mich immer gestört, dass das irgendwie in der echten Welt spielt, irgendwie in der Schulklasse und dann zurück. Das war aber nur der erste Level, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das fand ich schon vom, ich sag ja, die Geduld lässt nach. Das hat mich auf jeden Fall schon am Anfang ein bisschen gestört, aber auch spielerisch waren die so ein bisschen ausgedünnt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da hat man auch die Doktrin gemerkt, dass die Spiele auf dem Gameboy nicht ganz so komplex sein sollten, ne, weil man muss die auch unterwegs spielen können und die dürfen nicht so aufwendig sein, dass man sich tatsächlich eine Stunde in so einen Kampf verbeißen kann und den auch verlieren kann. Und die waren sehr, sehr simplifiziert, haben dafür aber ausgetauscht, dass du ohne Ende Items haben kannst, glaube ich. Ich habe den ersten auf dem Gameboy Advance noch sehr gerne gespielt, auch damals mit dem Gameboy Player über den Gamecube, dann zu Hause, aber es hat nicht ganz das gleiche Gefühl sich eingestellt wie beim Original Final Fantasy Tactics, weil es so simpel war. Und hey, Tactics Advance 2 auf dem DS habe ich auch so gut wie gar nicht mehr angeschaut mehr. Waren die Judges eigentlich von Anfang an dabei, oder? Ja. Es war also nicht bei dem Spiel, nicht bei dem Original Final Fantasy Tactics. Nee, beim Original nicht. Kam ja später dazu, dass du in der Runde genau, das fand ich, diese Judges, das fand ich auch total scheiße. Ja, es gab bei jedem Kampf gab es eine Sonderregel, du darfst keine Heil-Items benutzen, kämpf. Ne? Ja. Und das Problem ist eben dadurch, dass das Spiel wurde bewusst simpel gehalten, dass diese Judges eben nicht zu hardcore dann eingreifen in den Spielablauf. Ja, wenn der eine sagt, keine Heil-Items benutzen, muss der Kampf so aufgebaut sein, dass du auch ohne Heil-Items gewinnen kannst. Die kamen doch nachher in Final Fantasy 12 dann auch wieder. Final Fantasy 12 waren sie dann eben Darth Vader Klone, ne, die dann rumgelaufen sind. Die sahen auch sehr cool aus. Ja, aber die waren nicht so böse, wie sie sein sollen. Ja, aber cool sahen sie trotzdem aus. Was wir hier noch auf der Liste drauf haben, Final Fantasy Anthology und Final Fantasy Chronicles, die ja sozusagen Sammlungen sind. Und ich finde, da ist eine Sache, die man extrem merkt und was eigentlich ganz viele Leute immer so ein bisschen ausblenden, was richtig beschissen ist an der PlayStation, nämlich kommt da richtig stark zum Tragen im Vergleich zu den Super NES-Versionen. Ladezeiten oder was? Ja. Das ist die Hölle, ist das eine Frechheit, ist das? Und machen die Spiele in meinen Augen sogar fast unspielbar. Weil du andauernd, egal, du gehst in irgendein Menü rein, Ladezeit, du gehst aus dem Menü raus, Ladezeit. Und das macht gerade ein Rollenspiel, wenn du in so einem Flow drin bist, macht das komplett kaputt. Das ist natürlich alles ziemlich beschissen, speziell wenn du an die Modulversion gewohnt bist, wo du einfach Knopf gedrückt hast, du warst im Menü, Knopf gedrückt, warst wieder raus aus dem Menü. Das betrifft bei den ganzen Anthologies und Collections, aber auch eigentlich nur Final Fantasy VI und Chrono Trigger, weil das die zwar die wichtigsten Spiele, aber die waren so, der technische Hintergrund war, die wurden quasi emuliert auf der PlayStation 1. Die ROMs, die vom Super Nintendo wurden einfach rübergezogen und es wurde noch so ein kleines Programm dazu gepackt, dass die ablaufen lässt. Das Problem war, das Programm inklusive dem ROM und der Übersetzung, die drüber gepatcht wurde, hat nicht ins RAM reingepasst, deshalb musste nachgeladen werden von CD. Und ein Chrono Trigger zu spielen, in dem ich 7 bis 8 Sekunden darauf warte, dass ich ins Menü komme und wieder raus, ist für mich effektiv und spielbar, trotz der Neuerungen und Updates, die es damals gegeben hat. Dafür Final Fantasy 4 spielt und ja, 2, 3 Render-Sequenzen, die nochmal reingehauen wurden, aber es lohnt sich deswegen auch nicht wirklich. Den Vierer, der spielt sich aber recht flott dann noch und wurde leicht übersetzungstechnisch aufgebessert. 5er zum ersten Mal übersetzt auf der PlayStation 1 als US-Spiel, aber leider recht grob übersetzt und hat mir dann auch nicht so viel extrem Spaß bereitet. Aber allzu viel braucht man, glaube ich, nicht darüber sagen. Es gab Final Fantasy Origins, das war ein Remake von Teil 1 und 2 auf PlayStation 1 Niveau, aber die Spiele wurden ja so oft geremaked, da weiß ich auch gar nicht mehr, welche Version die legitime und richtige ist. Ich hatte hier noch mir reingeschrieben Front Mission 3, ein Spiel, was ich sehr gerne mochte, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand das überhaupt außer mir gespielt hat. Ich habe das auch gespielt, aber ich habe nachher dann Front Mission Alternative gespielt. Das war dann der Echtzeit-Strategie-Dings. Okay, Alternative war Echtzeit-Strategie-Spiel. Front Mission, stellt euch vor, Final Fantasy Tactics mit Robotern. Aber auch Front Mission gab es ja auch als Super Nintendo-Spiel vorher und Front Mission 2 dann auch für die PlayStation in Japan. Ne? Gun Hazard war der zweite, ich glaube, auf dem Super Nintendo. Gun Hazard war ein Spin-Off, was so wie Cybernator dann gewesen ist auf dem Super Nintendo mit so Mechas von links nach rechts. Cybernator, war das nicht so ein Action- Shoot-RPG? Ja, RPG eher weniger, mehr so Action-Shooter von Konami im Weltraum. Aber es hatte auch so RPG-Elemente, glaube ich. Leichte, wenn dann überhaupt. Und Front Mission 3 ist auch eine sehr groß angelegte so Alternative History, glaube ich, würde man es nennen. Wie würde die Welt aussehen, wenn man anstatt Flugzeugträgern mit Mechas gegeneinander kämpfen würde? Und da ist so eine große Story um, was weiß ich, China hat sich mit anderen Ländern zusammengeschlossen und greift jetzt die USA an, die anders heißen. Homefront? Ungefähr. Eine ziemlich große verworrene alternative Kriegsstory und es ist ein bisschen simpler vom Spielablauf her als Final Fantasy Tactics, hat mir aber auch sehr viel großen Spaß bereitet. Ich habe da auch mindestens so 70, 80 Stunden drin verbracht damals, als es rausgekommen ist. Dieser Punkt markiert jetzt das vorläufige Ende des PlayStation-Rollenspiel-Casts. Im zweiten Teil werden Marc Etienne und ich uns das weitere Line-Up der PSX angucken, also so ziemlich alle Spiele, die nicht von Squaresoft gewesen sind. Wer jetzt noch ein bisschen länger dran bleibt, im Anschluss an den Podcast gibt es noch ein kleines Medley aus PlayStation 1 Rollenspielmusiken, die natürlich, um da mal total objektiv zu sein, zur besten Gattung der Videospielmusik gehören. Also viel Spaß damit, wir sehen uns beim zweiten Teil. Ich verabschiede mich im Namen von Marc und Etienne. Bye bye. Thank you. Cijelog svijeta znali da djeci treba mir, duša u igri puna snage u slobodi, nada u budući miran san. Let je let i pad je let, sela vi, mona mi, sjaju je linija neba i nas. Tuga svijeta ne gori, neka ljubav se rodi. I pad je let, nadaj se, mon ami. Kad se pada, postoji nada, selavi, monami, sve će to jedno prekriti snijeg. Moja duša ne gori, neka vječnost se rodi, let je let. Thank you.

To my